zu einer neuen Folge des Pukala Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Ecki. Und ich bin der Thilo. Wir wollen heute über die Zurück in die Zukunft Trilogie reden. Und ich habe mir zwei der Filme heute nochmal angeschaut. Bei euch liegt es jetzt wahrscheinlich weiter zurück, dass ihr die das letzte Mal gesehen habt. Massiv. Und wollen wir erstmal drüber reden. Wollt ihr am Anfang irgendwelche Zitate zum Beispiel loswerden? Der Film ist ja sehr reich an welchen. Ich glaube, das kommt sowieso im Laufe des Gespräches, oder? Ich glaube auch, das wird sich nicht vermeiden lassen. Das kommt sicherlich später. Viel später. Okay. Es hat mit dem ersten Teil angefangen. Der kam 1985 in die Kinos. In den Hauptrollen der Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Und ein Film von Robert Zemeckis. Und eigentlich ein Zeitreisefilm. Die Prämisse ist ein Junge. Reist in der Zeit zurück und muss jetzt irgendwie zusehen, dass er wieder nach Hause kommt. Ja, wenn du möchtest, kann ich noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung geben. Marty McFly, ein jugendlicher oder adoleszenter Amerikaner, der in einer Stadt namens Hill Valley wohnt, eine Freundin namens Jennifer hat und zwei Eltern, die nur so halbwegs erfolgreich sind. Die Mutter trinkt ein bisschen viel, der Vater lässt sich von seinem Nachbarn und Chef regelmäßig, oder Vorgesetzten, nicht Chef, regelmäßig unterbügeln. Es ist so allgemein kein so richtig positives Leben. Marty ist befreundet mit einem Wissenschaftler namens Doc Brown, der allerlei verrückte Erfindungen macht. Und Marty gerät durch diesen Doc Brown in einen Strudel der Ereignisse, bei dem er dafür sorgen muss, dass sein Vater und seine Mutter sich irgendwann treffen und küssen. Klassische Zeitreisekiste, ja. Das hast du eben erwähnt. Auch von der Zeitreisemaschine, so eine der ikonischsten in der Kultur der Filme, finde ich jetzt persönlich, der DeLorean, der ist einfach, prägt sich ein. Naja, man muss ja jetzt sagen, wenn hier irgendjemand noch unter einem Stein lebt und nicht mitbekommen hat, Zurück in die Zukunft, es gibt ja Leute, die diesen Film tatsächlich nicht kennen. Also das sollte man auf jeden Fall sehr schnell nachholen. Das sehe ich auch so. Und was gab's denn noch für Zeitmaschinen? Also da kenne ich nur noch die aus dieser H.G. Wells-Geschichte. Ja, die Zeitmaschinen, dann gibt's die TARDIS auf jeden Fall. Die ist auch recht eigenartig. Ja, aber auch cool, hat ja auch Ausstrahlung. In Harry Potter gibt's dann noch diese... Ja, aber wir reden von 85. Ja, klar, da gab's das noch nicht. Wir reden von 85. Ja, also in Sachen stylisch ist, muss man wirklich sagen, der DeLorean schon eine eigene Sache. Und ich meine, wenn man schon eine Zeitmaschine baut, warum nicht auch auf eine rostfreie Stahlkarosserie achten. Nicht wahr? Dann bitte schön mit Stil, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, das auch. Das wollte ich eigentlich vorneweg fragen. Guckt ihr euch den Wenn dann lieber in Deutsch an oder lieber in Englisch? Weil ich persönlich gucke mir einfach aus den Kindheitserinnerungen viel, viel lieber in Deutsch an. Das ist zwar mit Synchronisation und alles, aber das hat gleich die Kindheitserinnerung mit dabei und die Sprüche und alles, und da verzichte ich lieber auf die englische Original. Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich habe den mit dem Thilo zusammen bestimmt ein Dutzend, eher zwei Dutzend Mal gesehen, und das war ausschließlich auf Deutsch. Ich habe ihn dann irgendwann auch mal auf Englisch gesehen, aber tatsächlich die Sprüche, die man eben als 15-, 16-Jähriger sich da irgendwie reingetreten hat und nicht mehr los wird sein Leben, die sind halt auf Deutsch. Ja. Und es kommt wirklich selten. Auch so. Ich hab den auch Was zum Geier ist denn das? Was? Spider-Man? Was? Das haut Michael J. Fox die ganze Zeit raus. In jedem Film sagt er das zigtausend Mal. Was zum Geier? Und was zum Geier ist denn das? Und dann schubst er irgendwie eine Reihe an Bösewichten um. Oh, das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr präsent. Das ist mir heute aufgefallen. Der sagt das alle 5 Minuten. Ah ja, na, siehst du. Wenn es dir heute nach so vielen Jahren auffällt, dann muss es uns nicht auffallen. Nicht wahr? Ja. Ja. Was auf jeden Fall bei diesem Film sehr schön war, fand ich, ist auch der Soundtrack. Huey Lewis ist genau mein Ding gewesen. Ich habe, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, lief im deutschen Fernsehen die Titelmelodie, der Titelsong Power of Love. Ein schönes Video dabei, wo man eben damals auch Filmausschnitte gesehen hat. Und das hat richtig Lust gemacht, ins Kino zu gehen und sich den Film anzugucken. Und der größte Brüller war dann natürlich, als Huey Lewis selber auch in dem Film mitgespielt hat. Ja. Das hat man im ersten Moment gar nicht so realisiert. Und dann so, huch, das war ein großer Erfolg damals. Mir gefällt aber auch wo wir jetzt noch schon gerade bei der Musik sind, das Theme an sich sehr gut. Nicht, also die orchestrale Ja. Unterlegung des Films ist, finde ich, sehr gut. Da, da, Ja, schon fast da, auf da, Star da, Wars da, da, Niveau. da. Ja, absolut, Ja, das absolut. erinnert mich auch immer an, auch an das Star Trek Theme irgendwie. Wenn ich Star Trek im Ohr habe, dann wechselt das gleich ins Zurück in die Zukunft Thema über. Ja. Wollen wir die Handlung noch ein bisschen vorwärts treiben? Ja, wir sollten erstmal zusammenfassen. Hast du ja gemacht, was es Ja, geht, aber das ist so, der das grobe, war die grobe grobe Plot. Zusammenfassung. Marty trifft also, ist bei Doc Brown. Doc Brown ist nicht in seinem Labor. Sondern anscheinend führte parallel irgendein wissenschaftliches Experiment durch. Korrekt. Marty ist im Labor und spielt mit einer seiner Erfindungen, einem riesigen Verstärker, rum, und dann klingelt irgendwann das Telefon und der Doktor warnt ihn, nachdem er mit dem Verstärker rumgespielt hat, doch nicht mit dem Verstärker rumzuspielen. Ja, und auf jeden Fall hat er ein Experiment gemacht, wo es um Zeit geht. Er hat nämlich sämtliche Uhren in seinem Labor um, wie viel? Viertelstunde, halbe Stunde, 20 20 Minuten, nicht Minuten irgendwie so, ja. nachgehen lassen. Das heißt, Marty kommt zu spät zur Schule. In Ein der Schule. grandioser Anfang im Allgemeinen, diese stille Fahrt durch die Wohnung, wo man die ganzen Ja. Erfindungen sieht. Das ist wahr. Man merkt auch, Doc hat ein Haustier, einen Hund. Denn eine der ekligeren Szenen, wie ich finde, ist, wie jeden Morgen um 8 Uhr oder wann auch immer eben Ja, es gerade war um diese 8. um 8 nimmt ein robotischer Arm eine Dose Hundefutter und kippt sie in die Fressschale von dem Hund namens Einstein übrigens. Und da Doc schon längere Zeit nicht mehr in der Bude war, ist der Fressnapf komplett überfüllt und es ist schon alles ziemlich eklig. Genau, im Toaster trennen sich auch die schon schwarzen Richtig. Toastscheiben und ja. Marty begibt sich zur Schule und wird da von Mr. Strickland abgefangen. Ein ziemlich ekelhafter Lehrer, der sagt, Marty, du wirst es nie zu irgendwas bringen, so wie dein Vater es zu nichts gebracht hat. Und das Bandvorspielen nachher, das geht auch in die Hose. Und du tauchst ja einfach nichts. Eure ganze Familie taugt nichts. Ja, mit dem Bandvorspiel hat er wenigstens recht. Das ist wahr. Marty hat aber, wie gesagt, auf der anderen Seite doch ein positives Assessment, nämlich seine Freundin Jennifer, die voll zu ihm hält, die ihm Mut zuspricht, die sagt, du machst das, mein Freund, und vergiss nicht, wir haben ja jetzt das Wochenende vor der Tür stehen, wo wir zusammen mit dem Auto, das dir dein Vater leiht, an den See fahren und kuscheln. Ja, Teenager. Der ist Teenager. genau in meinem Alter im Film. Der ist genau 17 Jahre alt. Na, erstaunlich. Der war auch, und genau in unserem Alter eigentlich, als wir den gesehen haben, grob dann, 85, 86. Wobei Das Michael. wäre halt eben auch mal eine Frage, die mich interessieren würde. Wo habt ihr oder wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Oh, mich hat ein Freund, der Christoph, der auch schon im Podcast mitzuhören war, direkt erstmal, als er das erste Mal mir über den Film erzählt hat, mich direkt gespoilt über den ersten Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, aber das, was am Ende passiert mit dem Brief. Du kannst ruhig alles erzählen, wir Okay, haben ihn schon dann, gesehen. okay. Also wenn den Film nach 20 Jahren, sind das 20 Jahre? 30? Das sind jetzt 30 Jahre, weil Oh der will Gott! doch logischerweise. Wer den Film nach 30 Jahren noch nicht gesehen hat, der verdient es auch, gespoilt zu werden. Und So. ich wurde auch gespoilt und habe mir angeschaut. Nein, weil er hat gleich gesagt, ja, und der Wissenschaftler, und am Ende überlebt er ja, weil er den Brief gelesen hat und hat sich eine schusssichere Weste geholt. Und da hat mir ein Freund eben davon erzählt, der Christoph, und der hat in den höchsten Tönen davon erzählt, und da habe ich gesagt, okay, den muss ich mir auch gleich mal angucken. Und das wird noch nicht allzu lang her sein, vielleicht in der fünften, sechsten Klasse gewesen sein. Also jetzt 5 Jahre vielleicht. Okay. Also noch nicht so lang. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich gehe da stark von aus, nein, ich gehe stark davon aus, so rum, dass ich den mit Tilo zusammen im Kino gesehen habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Er Ich habe schüttelt den den nicht im Kopf. Kino Du hast gesehen. den nicht im Kino Also gesehen? soweit ich mich erinnern kann, hatten wir irgendwie eine Ausfallstunde oder irgendwie so eine Stunde, wo eh schon alles egal war, kurz vor den Zeugnissen. Und irgendeiner hat in der Schule dann eine VHS-Kassette mit dem Film mitgehabt. Ich glaube, das kann sogar sein, dass das im Mathekurs da bei uns war. Und dann haben wir uns den angeschaut damals. Kann mich nicht entsinnen. Neunte, Aber wenn zehnte der, Klasse. ja, es muss 10. gewesen sein, weil wenn er 85 rauskam, dann war er hier im Kino und dann war er 86 auf Video dann zu haben, dann muss es 86 gewesen sein, als wir den, dann werde ich den vielleicht auch da gesehen haben. Man muss dazu sagen, Thilo und ich sind zusammen zur Schule gegangen. Deswegen haben wir da eine Menge Weg gemeinsam zurückgelegt. Genau, aber im Kino konnte ich ihn auch noch sehen, weil da war ich vor einem Jahr ungefähr mit meinem Vater nochmal mit schön großer Leinwand Oh, das ist auch den nochmal im schön. Kino anschauen und das ist auch echt schön. Ja, Im Kino haben Kino wir habe ich ihn trotz auch gesehen. Kino haben Da wir, waren wir da zusammen waren dann, wir aber. zusammen drin in der langen Nacht. Ja. Ja, da können wir nachher noch reden. Marty wird vom Doc mit bei diesem Anruf nachts zu einem bestimmten Ort, zu einem Die Parkplatz, Two Pine Twin Pine Mall, Mall, Twin Pine zur Mall. Twin Pine Mall, nein, doch zur Twin Pine Mall geordert. Und Marty kommt an und ja, Doc hat da hat einen großen Laster da stehen und steht da rum und lässt plötzlich die Zeitmaschine aus dem Heck des Lasters Ja. rausrollen. Wie gesagt, ein DeLorean, wer das nicht weiß und wer den Film noch nicht gesehen hat, ist ein Sportwagen, ein amerikanischer Sportwagen, der aus einer mit einer Edelstahlkarosserie ausgestattet ist. Von dem gab es nicht so viele. Gibt's auch immer noch nicht. Gibt es auch immer noch nicht so viele. Der hatte nämlich auch so seine Macken, war aber trotzdem ein ziemlich interessantes, schönes Auto, Flügeltüren und sowas. War's DCL12? Das kann sein. Ich habe das die Tage irgendwo gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Das DeLorean DCL12. kann durchaus sein, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Autofreak, muss ich zugeben. Auf jeden Fall erklärt Doc ihm, dass er eine Zeitmaschine gebaut hat. Und dass diese Zeitmaschine mit Plutonium läuft, dass er ein paar unfreundlichen Libyern Die abgeluchst Libyen. hat, und ihn dafür eine Bombe, weil die wollten eine Bombe haben, mit altem Flipperschrott gebaut hat. Und er schickt Einstein, seinen Hund, auf eine Reise, die genau eine Minute dauert. Und Einstein kommt zurück, der Wagen ist total vereist. Sehr dramatische Bilder, sehr schön. Der Doc lädt den DeLorean, weil jede Fahrt verbraucht eine Portion Plutonium, lädt wieder neu. Und in dem Moment, wo er sich selbst aufmachen möchte zur Zeitreise, Adam hat die Hand gerade oben Ja, gehabt. es ging noch um den Antrieb, weil am Anfang, das ist jetzt Ach so, komplett aus der dem fährt Kontext, mit Bleifrei, nee, aber aber er sagt irgendwie, das Ding fährt elektrisch, obwohl es aber eigentlich, man später dann rausfindet, dass er ja eigentlich mit Benzin läuft. Mit Bleifrei. naja, ich glaube, er bezieht sich dabei eher auf den Fluxkompensator anstatt auf das Auto. Weil das Plutonium ist sozusagen Plutoniumreaktor, dadurch werden 1,21 Gigawatt erzeugt. Also das Auto selbst fährt mit Benzin, aber die Zeitmaschine wird durch Strom angetrieben. Also so erkläre ich mir das. Ich glaube, so erklärt Dr. Emmett Brown das auch Nicht in dieser wahr? Ja, Szene. ist okay. Ha, und du hast ihn heute gesehen. Schande über Ja, dich. ich habe nur die zweite Hälfte des ersten Okay, gesehen. okay, okay. Auf jeden Fall, Doc macht sich reisefertig, und in dem Moment, wo er gerade ins Auto einsteigen möchte, taucht ein alter VW-Bus auf und ein verschreckter Doktor sagt: Ah, die Libyer! Lauf, Sie haben Marty, mich lauf gefunden. um dein ja. Sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber Sie haben mich gefunden. Und Lauf um dein Leben, Marty. Und Marty will gerade erstmal so flüchten und dann fällt er sozusagen in den DeLorean rein, hat noch die Schutzkleidung, die Strahlenschutzkleidung an, das muss man auch dazu sagen, steigt in den DeLorean und flüchtet erstmal, um den Libyern zu entkommen. Und die Libyer jagen ihn. Und was ich vergessen hatte vorhin, man muss eine Geschwindigkeit von 88 Meilen oder 130 Stundenkilometer war das, glaube ich, 140. oder 140 Stundenkilometer erreichen, damit die Zeitreise beginnen kann. Und Marty, bei der seiner Flucht kommt immer ganz knapp an diese magischen 88 Meilen dran. Und die Libyer rauschen irgendwie in ein altes Fotohäuschen rein und, Weil das Auto vor ihm plötzlich weil verschwindet. das Auto plötzlich verschwindet und Marty rauscht über einen Acker, mäht eine Vogelscheuche um und landet in der Scheune vom alten Peabody. Und Er eine mäht auch noch Pinie. eine Pinie um. Das ist auch nicht wichtig, aber Das sind diese ganzen Gags, die über alle drei Filme verteilt sind, dass überall durch diese Zeitreisethematik Witze verteilt sind, Genau. die einem nicht sofort auffallen. Als Zuschauer ahnt man natürlich, was passiert, weil man die ganzen optischen Anzeichen erkennt, dass der jetzt in der Zeit gereist ist. Und man weiß auch relativ zügig, okay, der ist jetzt irgendwo. Und wo ist er? Der Doc hatte vorher beim Erklären diverse Daten in die Zeitmaschine eingegeben, so nach dem Motto, das war der Tag, an dem ich dieses Ding hier erfunden habe und zeigt damit auf den Fluxkompensator, der die Zeitreise überhaupt erst möglich macht. Er hat es Auch nämlich. ein Übersetzungsfehler. Capacitor, ja. Ja. Ja, also eigentlich ein Kondensator. Und irgendwo stand dann auch bei seinen Zeichnungen stand auch Flux Compressor. Stand auch irgendwo drauf. Da hat sich jemand den Film wirklich sehr genau angeschaut. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ja. Er landet in dieser Scheune und wenn da irgendwie ein Gerät in so eine Scheune reinrauscht, wird der Bauer, der nebendran wohnt, sicherlich wach werden. Mr. Peabody. Und Marty, wie gesagt, noch in seinem Strahlenschutzanzug, die Warnblinkleuchte von seinem Auto an, stolpert durch die Scheunentür nach draußen und sagt, Entschuldigung, und Mr. Peabody hat eine Schrotflinte dabei und sorgt dafür, dass Marty nicht nochmal Entschuldigung sagt, sondern dass er rückwärts zurück in die Scheune fällt und erstmal versucht zu fliehen, weil sein Peabodys Sohn meinte, das sei ein Außerirdischer, ein mutantierter Drecksack. Genau. Genau, und dann fährt er erstmal weiter. Und hat er nicht Mistkerl gesagt? Mistkerl, nicht oder Drecksack? Ich bin jetzt unsicher. Wie dem auch sei. Jedenfalls fährt er weiter und ich glaube, ihm geht dann der Sprit aus oder... Nein, er will heim. Nein, ich weiß, aber er fährt und dann kommt er irgendwo hier, wo diese Line Estate gebaut wird. Ja. Und dort geht ihm, glaube ich, der Sprit aus oder so. Und ja, da bleibt die Kiste stehen. Das ist und deswegen ja, da ist aber noch nichts. Er schiebt ja, er schiebt den DeLorean erstmal hinter so eine Anzeigetafel. Hinter das Gebüsch, genau. Und geht dann erstmal in die Stadt rein. Genau. Und geht in das nächste. Mr. Sandman. Mr. Sandman. Bring me a dream. Bom, bom, bom, bom. Den dürfen wir nicht zusammen singen. Ja, sowieso. Der kriegen wir nicht zusammen. Ja, kriegen wir nicht zusammen. Nee. Und, genau. Und will nämlich rausfinden, wo Dr. Emmett Brown ist. Und guckt dann in diesem Diner im Telefonbuch nach. Genau. Wir werden jetzt nicht jede Szene einzeln durchsprechen. Es sind so szenetypische oder zeittypische Sachen drin. Zum Beispiel trägt Marty eine Steppweste, die 1955, wo er denn eben angekommen ist, wohl noch sehr untypisch ist. Und mehrere Leute halten sie für eine Rettungsweste und fragen ihn, ob er von irgendeinem Schiff getürmt sei. Ja, es wird also erstmal kurz wird etabliert, dass er eben wirklich in einer anderen Zeit ist und jetzt dort ist und alles ist anders, andere Autos und andere Geflogenheiten. Genau, und so. Man sieht zum Beispiel irgendwelche Kinder mit Pogo-Sticks durch die Gegend hüpfen, die David Crockett-Mützen aufhaben. Skateboards per se sind noch nicht erfunden. Cola Light oder Pepsi ohne gibt's auch noch nicht. Das führt dann eben zu typischen Verwechslungen. Ja. Und in diesem Diner, wo Marty eben nach der Adresse von Dr. Brown sucht, kommt auf einmal so ein Prügeltrupp rein. Also man merkt schon, das sind unangenehme Leute. Da ist so ein großer, schrankiger Typ dabei und der brüllt dann erstmal so ins Diner, hey McFly! Und Marty dreht sich um, aber auch der Junge, der neben ihm am Tresen sitzt, dreht sich um. Und Marty realisiert relativ schnell, dass dieser andere Junge, der da neben ihm saß, sein eigener Vater ist. Ja, genau. Und anscheinend wird dieser Vater von diesen Schlägern ziemlich unterdrückt und breit gemacht und irgendwie, er muss die Hausaufgaben noch für ihn machen. Oh, stimmt, das hatten wir ganz vergessen. Nämlich dieses Verhalten, dass dieser Schlägertyp namens Biff an den Tag gelegt. Biff Tannen, dass er an den Tag legt, das haben wir auch schon in der Gegenwart, also 1985, festgestellt. Denn Biff hat das Auto seines Vaters zu Schrott gefahren, so nach dem Motto, ey McFly, hättest mir ja mal sagen können, dass das Ding einen toten Winkel hat. Und zahlt mir jetzt die Reinigung für mir dann meine Hose, mir ist das Bier drüber gelaufen. Also schon in der Gegenwart ist Biff ein unangenehmer Unterdrücker, der eben Martys Vater... Schon in der Gegenwart. voll unter der Fuchtel hat. Und da sieht er also 30 Jahre früher tatsächlich die Ursprünge dieses Verhaltens. Wurde schon in der Highschool unterdrückt. Und ich weiß, glaube gar nicht, ob es direkt dort ist oder ob er schon sich dort direkt mit denen anlegt. Nee, ich glaube, nee, die gehen einfach nur raus. Die scheißen denen da zusammen und gehen dann wieder raus. Genau, weil er nämlich die Hausaufgaben noch nicht gemacht hat und McFly, dein Schuh ist offen und aber nicht zu früh, weil Samstag schlafe ich gerne ein bisschen länger. Genau. Und dann ist nämlich plötzlich sein Vater weg und er, McFly, also Marty McFly, versucht seinem Vater hinterher zu rennen und zu türmen und findet den eben dann plötzlich irgendwo auf einem Baum hocken. Und zwar wurde auch vorher schon etabliert, dass Martys Vater seine Mutter kennengelernt hat, weil ihr Vater, also sein Opa, Martys Vater auf der Straße beinahe umgefahren hat. Und jetzt kommt auch raus, was wie die Situation war, nämlich schlicht und einfach. Mein George Alter ist ein Spanner. George McFly ist ein Spanner. Er hockt auf dem Baum und starrt mit dem Fernglas in ein Fenster rein, wo sich gerade jemand umzieht oder eine Frau umzieht. Man sieht da auch 50er Jahre Unterwäsche. Ja. Man kann, das war es bestimmt wichtig in der das Szene, war super dass man wichtig. Sieht, dass es Nein, 50er ja. Jahre unterwegs Gut. ist. George stürzt vom Ast ab, fällt auf die Straße. Marty sieht das Auto von Lorraines Vater kommt heran. Marty schubst George zur Seite, um ihn zu retten vor dem Dingens. Stattdessen wird er vom Auto erwischt und fällt erstmal in Ohnmacht. Genau. Und dann plötzlich sieht man, glaube ich, nur Dunkelheit. Und er wacht auf. Genau, und was? War das nur ein Traum? Ich hatte so einen furchtbaren Traum. Dass ich in der Zeitkreis bin, dann sagt eine Frauenstimme. Eine Stimme, die genauso klingt wie seine Mutter. Ja, jetzt bist du Moment. Wieder im guten alten Jahr 1955. Exakt. Und in dem Moment, 1955, haut er auf den Lichtschalter, das Licht geht an. Die Stimme von Martys Mutter ist auf einmal eine junge Stimme. Und die Lia Thompson, die seine Mutter spricht, spielt als reizendes junges Mädchen, sitzt neben ihm und er will aus dem Bett raus und ist total irritiert und stellt auf einmal fest, dass ihm die Hose fehlt und sie nennt ihn die ganze Zeit Calvin. Und er versteht nicht so recht, was das Problem ist. Und sie meinte dann so, ja, auf deiner Unterhose steht doch Calvin. Und er so, ach ja. Das ist auch über die ganzen Filme drüber immer gut eingebautes Product Placement. Ja. Auch mit der Pepsi, Calvin, später im zweiten Teil ist dann Black & Decker und das ist überall. Ich habe mal so eine Liste gesehen, das ist ganz, ganz, ganz viel. Es ist massiv und manche. Ja, aber das ist ja prinzipiell bei allen Hollywood-Filmen, ja, bei jedem James Bond schon seit das stimmt Tagen. Ja. Aber es ist gut eingebaut. Vor dem Blade Runner, den ich erwähnt habe, da ist dann auch noch TDK und Pan Am ist als Leuchtreklame. Die gibt's natürlich alle dann noch in 2019. Ja, also es ist tatsächlich so, er ist 1955 gestrandet. Und seine Mutter schmachtet ihn die ganze Zeit an. Aber hallo, sie findet ihn so cool. Eigentlich vermutlich genau so cool, wie sie George gefunden hätte, wenn er vom Auto erwischt worden wäre. George ist komplett abgeschrieben. Marty weiß, dass das nicht richtig ist, dass seine Mutter auf ihn abfährt. Eigentlich sollte sie ja auf seinen Vater abfahren. Übrigens, ganz kleines, interessantes Neben-Titbit, Walt Disney hat diesen Film nicht produzieren wollen, weil sie Angst hatten, dass eine Mutter, die sich in ihren Sohn verliebt, auch wenn das über Zeitreise-Dingens ist, ist eine Thematik gewesen, die für Walt Disney nicht ganz geeignet war, dachten sie, und deswegen haben sie Zurück in die Zukunft nicht produziert. Fehlgriff. Naja, vielleicht wäre er nicht so gut geworden, wie er wurde. Noch wir müssen auf Star Wars warten, wie das Disney handeln kann. Noch eine kleine Sache, wenn ich jetzt gerade schon mal beim Abschweifen bin. Ursprünglich ist nicht Michael J. Fox als Marty McFly vorgesehen gewesen, sondern Eric Stoltz, der auch leicht rothaarig da war. Es gibt auch Szenenfotos von ihm oder Setfotos, wo er die Klamotte anhat, die Marty auch in dem Film trägt. Nach einer Zeit hat man aber festgestellt, dass der nicht so ankommt, dass er nicht so zündet. Und dann haben sie sich weiter umgeguckt und Michael J. Fox war zu dem Zeitpunkt noch in den Dreharbeiten zu Family Ties und konnte deswegen die ersten paar Wochen oder Monate nur nachts drehen. Aber wurde dann ausgetauscht und mit dem Austausch von Eric Stoltz gegen Michael J. Fox sind auch eine ganze Latte Schauspieler ausgetauscht worden. Also zum Beispiel Biff hätte gar nicht von Thomas F. Wilson gespielt werden sollen, sondern von dem anderen Typen, der gesagt hat, ey, die Flasche trägt eine Rettungsweste, hast wohl Angst zu ertrinken. Auch die Freundin von Marty war eine andere bei Eric Stoltz, die einfach größer war, weil Eric Stoltz ist halt ungefähr anderthalb bis zwei Köpfe größer als Michael J. Fox und deswegen wurden die ganzen Größen angepasst und wurden auch andere Bösewichter und Freunde dazu gezogen. Auch für den Doc Brown war Jeff Goldblum auch in der Überlegung. Da gab es verschiedene, da gab es zum Beispiel auch noch John Lithgow, der hinter Mond gleich links, nein, dritter, Third Rock from the Sun, wie hieß denn das auf Deutsch? Ich glaube, das hieß so. Also der hinter Sofa gleich. Der auch Bigfoot und die Hendersons gedreht hat und bei Buckaroo Banzai hat er auch noch mitgespielt. Aber das sind, wie gesagt, nicht ganz so wichtig, aber das sind so kleine, interessante, wie ich finde, Nebenaspekte. Genau, wir sind dabei, dass seine Mutter ihn die ganze Zeit anschmachtet, weshalb er dann ziemlich schnell aus dem Haus flieht und, also wir kürzen jetzt ein bisschen, dass er dann ziemlich schnell aus dem Haus flieht und eben Dr. Emmett Brown aufsucht, der erstmal von ihm gar nichts hören will und ihm direkt ein komisches Apparat an den Kopf klebt und versucht, seine Gedanken zu lesen. Sind wir ehrlich, es ist ein Pümpel. Ja, das ist so ein ganz komisches Ding. Es ist ein Pümpel. Er kriegt einen Pümpel auf die Schnauze. Ja gut, also auf jeden Fall soll ein Gedankenleseapparat... Haut überhaupt nicht hin. Haut nicht hin. Genau, und dann, ich glaube, Mike, also der Martin möchte ihm schnell weismachen, dass er aus der Zukunft kommt und unbedingt seine Hilfe braucht, worauf der Doc dann einfach seine ganzen Papiere schnappt und in sich in seine Scheune zieht. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Ja. Nein, ja, das bedeutet, dass dieses verdammte Gerät nicht funktioniert. Ja, genau. Das bezieht sich aber jetzt auf das Hirnleseding. Noch das Hirnleseding, genau. Und Marty rennt eben hinterher und er kriegt ihn dann doch überzeugt, dass er aus der Zukunft kommt, denn er erwähnt, dass der Fluxkompensator funktioniert hat und der Doktor ihn erfunden hat, während er ein Bild aufhängen wollte, war es, glaube ich, und sich dann Kopf, also dann von der Klobrille abgerutscht ist. Von der nassen Klobrille abgerutscht und sich den Kopf an dem Klo aufgeschlagen hat, exakt. Genau, und dann glaubt er ihm halt. Naja, er zeigt Marty dann eine Zeichnung, die er vom Fluxkompensator gemacht hat. Und der nächste Schnitt ist halt, wie Doc und Marty vor dem DeLorean stehen und er den Fluxkompensator dann im echten Leben sozusagen zeigt. Und er freut sich, dass überhaupt irgendwann mal eine Erfindung von ihm funktioniert. Vorher hat er allerdings festgestellt, dass die ein kleines Problem haben, denn das Foto, das Marty von seinen Eltern, nein, seinen Geschwistern, nur von seinen Geschwistern an sich hat, und ihm beginnt sich langsam aufzulösen. Das heißt, bei seinem Bruder, der wohl der Älteste ist in der Familie, fehlt der Kopf schon oder fängt der Kopf an, sich aufzulösen. Und dann kapieren sie langsam, dass wenn Marty es nicht schafft, dass Lorraine und George sich lieben und heiraten und Kinder kriegen, dass keiner von denen jemals geboren wird. Das heißt, die Zeit wird sich komplett verändern. Deswegen ist jetzt endlich, haben wir die präzise Aufgabe, Marty muss nach Hause, zurück nach 1985, aber vorher muss er George und Lorraine irgendwie dazu bringen, sich zu verlieben ineinander. Ja, und wie soll er das jetzt anstellen? Weil seine Mutter ja total auf ihn selbst steht und seinen Vater nicht mal kennt. Marty geht zu seinem Vater und versucht ihm so ein bisschen mit Coaching zu helfen. Beim Wäscheaufhängen sagt er ihm, du musst zu Lorraine hingehen und sagen, du bist meine Rikscha. Mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Ja, genau. Und dann sagt er auch noch, Ja, also George nimmt das an und er findet Lorraine auch ziemlich nett und fände es auch nicht schlecht, wenn sie mit ihm, aber ja, er traut sich irgendwie nicht. Deswegen muss Marty zu wirklich harten Mitteln greifen. Und diese harten Mittel heißen Sony Walkman und Van Halen. Er verwandelt sich nämlich in den... Damit wir wieder beim Product Placement sind. Ja, in der Tat. Genauso wie mit der JVC Videokamera. Ja. Ja, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. Genau. Und das Stück, was er dann seinem Vater auf die Ohren dröhnt, ist extra eingespielt von Van Halen. Und für den Film. Nicht von Van Halen der Band, sondern von Eddie Van Halen, weil sie hatten nicht die Rechte für Van Halen, sondern sie hatten nur die Rechte für Eddie Van Halen. Deswegen, wenn man genau hinschaut auf der Kassette, die er einlegt, steht ganz klein oben noch Edward und dann Van Halen drunter. Genau, und dann verklickert er als Alien eben seinem Vater im Schlafe sozusagen, dass der sich an Lorraine ranmachen soll, sonst... Also droht er mit irgendwie der Untergang der Welt? Nein, dass er ihn genau, dass er ihm das Gehirn rausschmelzt. Ach so, und George später, als er ihn dann brieft, diese ganze Gehirnschmelz-Rausschmelz-Geschichte, die erwähnen wir vielleicht nicht Lorraine gegenüber. Genau. Ja. Genau. Und dann geht's dann direkt zum Tanz unter dem See oder See unter dem Verzauberung unter dem See. Das wird im Film die ganze Zeit falsch ausgesprochen, deswegen kann ich es mir selbst nicht merken. Wieder, wie sagte die Schwester von ihm, ist ja auch eigentlich wurscht. Auf jeden Fall geht es dann zum Tanz und ihm geht's immer schlechter, also Marty geht's immer schlechter. Die haben aber, immer schlechter. Man müsste vielleicht noch vorher kurz, weil die haben einen Plan. Sein Vater und sein Sohn, was sie ja nicht wissen, haben einen Plan, denn Lorraine hat vorher in einer sehr, sehr, sehr großartigen Szene Marty dazu aufgefordert, mit ihr zum Tanz zu gehen. Und zum Parken. Genau. Ja, genau. Und deshalb haben die sich den Plan gemacht, okay, ich bin da mit der Lorraine im Auto und dann werde ich mich unsittlich verhalten und dann kommst du einfach an, ziehst mich aus dem Auto, gibst mir voll eins auf die 12 und bist du dann der Held. Und das wollen sie auch machen und geht halt los. Die fahren mit ihrem Auto an und fangen halt an zu parken. Und wo dann gibt's erstmal noch so kurz die Szene, wo Marty dann plötzlich merkt, oh, seine Mutter trinkt und raucht schon, wo sich das Kamerateam dann auch einen kleinen Scherz mit Michael J. Fox erlaubt hat. Die haben nämlich, da gibt's eine rausgeschnittene Szene, wo Michael J. Fox dann selbst den Alkohol ansetzt und trinkt und plötzlich merkt, oh, verdammt, da ist ja wirklicher Alkohol drin oh. und sprüht's dann durchs halbe Auto, weil sie ihm echten Alkohol reingefüllt haben. Das wusste ich auch nicht. Schön. Und genau, und sitzt dann mit seiner Mutter dort im Auto und plötzlich kommt aber jemand von hinten. Nachdem sie ihn angemacht hat, das habe ich vergessen, sie macht ihn an und küsst ihn und merkt aber auch irgendwie, da ist irgendwas komisch. Es fühlt sich an, wie als würde ich meinen Bruder küssen. Aber da können sie nicht lang drüber philosophieren. Weil dann denn die Tür wird aufgerissen und Marty denkt schon, ah, Gott sei Dank, endlich ist George da und erlöst mich. Dummerweise steht hinter ihm Biff, dem er im Verlauf des Filmes einige Ungemach bereitet hat. Zum Beispiel, sein Cabrio ist plötzlich mit Mist angefüllt. Mist! Ich hasse Mist! Und er spuckt ihn auch noch aus, also ziemlich eklig. Das ist richtig ekelhaft. Er wird also auf jeden Fall aus dem Auto rausgezogen und ihm wird übel mitgespielt. Ja, Biff gibt Marty gleich an seine Schlägertypen weiter und setzt sich selbst ins Auto, macht sich an Lorraine zu schaffen und die seine Schlägertypen geben Marty eins ordentlich in den Bauch und verfrachten den in das Auto, in den Kofferraum von der Musikband. Genau. Wir haben einen wichtigen Punkt vergessen und den sollte ich jetzt auf jeden Fall erwähnen, nämlich Plan, wie Marty in die Vergangenheit zurück, in die Zukunft zurück. Den haben wir wirklich komplett, vergessen. Ihr habt euch so versteift, weil Marty kommt wieder in die Zukunft, wenn er seine Eltern zusammenbringt. Stimmt, das stimmt ja nicht, sondern er muss ja irgendwie. Er muss ja auch irgendwie zurückkommen. Er muss das Plutonium ersetzen. Denn das Problem ist, wie gesagt, der Doc hat das Plutonium reingeladen. Für die Reise in die Vergangenheit hat der Strom gereicht, aber jetzt braucht er 1,21 Gigawatt. Thomas Edison, wie kann man nur so viel Energie erfinden? Oder ja, Strom erfinden? Zu eurer Zeit kann man Plutonium wohl in jeder Apotheke kaufen, aber 1955. Genau. Glücklicherweise hat Marty, als er sich mit Jennifer noch in 1985 unterhalten hatte, von einer penetranten Sammlerin ein Flugblatt in die Hand bekommen, wo nämlich draufsteht, dass, ich glaube, es ist der 6. November eigentlich, unser Datum, oder? Ist es der 6. November? Oder ist da es, ist es, glaube ich, der November. Im zweiten ist es dann der 21. Oktober. Ja, also auf jeden Fall, dass an diesem bestimmten Tag um so und so viel Uhr präzise der Blitz in die Rathausuhr einschlägt und sie dabei unwiederbringlich zerstört. Und Doc sinniert dann also darüber nach, dass er so eine Art Angel baut. Die fahren also auf der Hauptstraße entlang und mit der bestimmten Geschwindigkeit. Und dann, wenn der Blitz einschlägt, muss Marty genau an der Stelle sein. Das heißt, es ist auch noch sehr wichtig, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ist, damit er überhaupt die Reise in die Zukunft wieder antreten kann. Deswegen ist dieses in den Kofferraum von der Band eingesperrt zu sein ein ziemliches Problem. Das ist nämlich die Szene vor uns gewesen, wo ich gesagt habe, dass seine Mutter ihn zum Tanz anfragt, weil kurz vorher haben die diesen Plan gemacht, wie sie es machen. Ja. In der Scheune. Genau. Auf jeden Fall wird Marty von den Musikern befreit, wobei sich der Leadsänger und Gitarrist die Hand verletzt. Das heißt, er kann nicht spielen und er sagt, das geht aber nicht, ihr müsst spielen, weil bei eurer Musik knutschen sich Lorraine und George zum ersten Mal und wenn die sich nicht knutschen, bin ich nicht da und das ist alles ganz schlimm. Deswegen, zum Glück kann ich Gitarre spielen. Ja. Wie wir ja vorhin beim Bandproben-Dings gesehen haben. Marty kann Gitarre spielen und geht auf die Bühne und legt los. Und spielt zuerst ganz entspannt Earth Angel, glaube ich, als erstes. Wir müssen noch sagen, was der Vater nun macht. Ach so, stimmt. So weit waren wir noch gar nicht. Genau, weil... Übernimmt du mal. Okay, willst du reden? Nein. Okay. Marty wird in den Kofferraum gelegt und parallel fängt Biff eben sich an seiner Mutter zu vergreifen. also an der Mutter von Marty. Und davon weiß George aber nichts. Deswegen nähert er sich, wie sie abgesprochen haben, sich dem Auto und sieht, dass da drin sich irgendjemand unsittlich verhält, weshalb er denkt, okay, der geht dem Plan mit Leidenschaft nach und öffnet die Tür und sagt, hey, nimm deine Finger von ihr. Und merkt dann auch plötzlich, oh, das ist Biff Tannen und nicht der Calvin Klein, der sich da an der Lorraine zu schaffen macht. Und wird dann sofort von Biff Tannen bedroht und auch gesagt, ich glaube, dreh dich sofort um und geh weg. Er tut's aber nicht, ist zur Salzsäule erstarrt und wird deswegen gleich von Biff, ich glaube, nee, geschlagen wird er nicht, aber wird ihm wird der Arm umgedreht und alles. Und kann sich dann aber trotzdem, als Biff dann auch Lorraine auf den Boden schubst, dazu hinreißen, ihm volle Kanne eins auf die 12 zu geben, weshalb der zu Boden geht und er eben jetzt plötzlich der Held ist und Lorraine gerettet hat. Mit ihm tanzen gehen möchte vor allen Dingen. Und jetzt sie möchte mit ihm tanzen gehen und solange die Band eben nicht spielen kann, können sie nicht knutschen und das klappt also nicht. Gut, Marty geht hin, übernimmt die Gitarre und fängt an mit Earth Angel, der Marvin Berry. Ich glaube, Marvin Berry heißt die Band, ist der Leadsänger. Marvin Berry ruft dann seinen Kumpel. Ist beeindruckt und die singen da so schön Earth Angel. Aber Marty merkt plötzlich, ich vergreife mich und kann nicht mehr spielen, guckt aufs Foto und selbst. Nee, das kommt erst bei Johnny B. Goode. Das kommt nachher, das kommt wirklich danach. Weil dann wird danach gesagt, ja, du hast so gut gespielt, willst nicht noch eine Zugabe spielen. Und dann wird alles getanzt. Aber zuerst ist es wirklich so, dass er sich vergreift und verspielt sich und fällt hin, also hockt dann auf der Seite und sieht, dass sich langsam das Foto auflöst, weil parallel dazu sein Vater und seine Mutter eben miteinander tanzen, aber plötzlich irgend so ein Rowdy ankommt, hey George, hast genug jetzt getanzt, jetzt bin ich dran und verscheucht eben George, aber der kommt dann zurück und hey, das ist irgendwie mein Tanz und knallt ihn auf den Boden und dann tanzen sie zusammen, küssen sich und plötzlich steht Michael J. Fox wieder auf beiden Füßen. Ja, stimmt. Das wurde rückwärts gedreht, oder? Ich habe Ahnung. Muss es ja scheinen, sieht man. Der steht plötzlich wieder da und spielt voller Elan weiter. Und das ist wirklich so. Und dann wird er um eine Zugabe gebeten. Genau, und dann spielt er Johnny B. Goode und Marvin Berry ruft bei Chuck Berry an und sagt, seinem Cousin, hey, Chuck, hier ist dein Cousin, Marvin Berry, hör mal zu. Und er hält das Telefon hin und er hört also quasi sein eigenes Stück, das er dann schreiben wird. Da sind wir jetzt endlich beim Paradoxon angekommen. Genau, da sind wir beim ersten Paradoxon angekommen. Wir kommen gleich noch zu einem anderen. Auf jeden Fall alles gut. Marty rennt ist happy. Also die eine Sache kann er abhaken. Also George und Lorraine sind verliebt ineinander. Er gibt dann noch einen kleinen Erziehungstipp mit: Wenn euer Sohn im Alter von 3 irgendwann mal den Wohnzimmerteppich anzündet, nehmt ihn nicht zu hart ran. Und dann joggt er zum McLaren, zum DeLorean und mit Doc. Und er hat ihm vorher noch einen Abschiedsbrief geschrieben, denn was wir vergessen hatten, glaube ich, ganz am Anfang, dass der Doc von den Libyern tatsächlich erschossen wird. Dann hat er gesagt, dass ich gespoilt wurde. Das würdest du gespoilt, aber für den Zuschauer im Kino wirkt es so, als wenn Doc eine Ladung aus einer AK-47 in die Brust bekommt, nach hinten wegfliegt und auf dem Boden ist und tot. Mhm. Und Marty ist dann erst ins Auto gesprungen und geflüchtet. Und jetzt ist er halt da und hat ihm noch einen Brief geschrieben, dem er ihn in die Jackentasche manipuliert hat. Und Doc zieht, kurz bevor Marty ins Auto einsteigt, zieht er diesen Brief aus der Tasche und sagt, was ist das? Du verrätst mir was über die Zukunft. Er zerreißt den Brief und plötzlich merkt er, dass oben an der Kirchturmuhr, wo der Blitz einschlagen soll, an der Rathausuhr, wo der Blitz einschlagen soll, eine Steckverbindung sich gelöst hat. Er stopft sich die Schnipsel in die Tasche und rennt hoch und sagt, Marty, du musst nach hinten, du musst zum DeLorean. Nur noch 4 Minuten. Sonst schaffen wir das nicht. Okay, also Marty rennt. Und sitzt dann ärgerlich im Auto und sagt, noch 2 Minuten hätte ich gebraucht. Und so, hey, ich habe ja alle Zeit der Welt, ich habe eine Zeitmaschine. Also programmiert er seine Ankunftszeit ungefähr 10 Minuten oder sowas. 10 Minuten, was... Knapp vielleicht ist. Ja, ein bisschen knapp, aber naja, in der Hektik, weiß das vielleicht nicht 10 Minuten besser. Vor seiner Abflugszeit. Und er sitzt im Auto und wartet und der Doc hat ihm ein Hightech Alarmgerät in den eingebaut, nämlich einen alten Rappelwecker. Und wenn der rappelt, muss er losfahren. Okay, und der rappelt und das Auto geht aus. Und das ist so eine Eigenschaft, die dieser DeLorean hin und wieder mal an den Tag gelegt hat, dass er eben einfach nicht läuft. Er probiert es etliche Male und tatsächlich, schafft es. Als er dann den Kopf aufs Lenkrad schlägt, genau, geht er plötzlich an. Genau, das mache ich auch übrigens immer. Immer wenn mein Auto nicht angeht, haue ich mit dem Kopf auf den Airbag und hoffe, dass er dann dadurch angeht. Und es funktioniert in dem meistens funktioniert es. Bei Marty hat es auf jeden Fall funktioniert. Er fährt los, der Doc kämpft mit dem Kabel, alles gut. Marty landet in der Gegenwart wieder. Ich kürze das ein bisschen ab. Er kommt nach Hill Valley, alles ist wieder so, wie er sich das gewünscht hat. Der einzige Unterschied ist, dass der Parkplatz, auf dem er dann hinfährt, also er kommt natürlich nicht am Parkplatz an, wo er losgefahren ist, sondern er kommt im Marktplatz an, also vorm Courthouse. Wie heißt das? Vorm Rathaus? Vorm Rathaus, klar, wo die Uhr ist. Und muss dann noch. Er bewegt sich ja auch in der Zeit und nicht am Ort. Genau. Das du musst vierdimensional denken. Ja, genau, Eckhard, tu das mal. Ach, das ist so kompliziert. Gut, auf jeden Fall fährt er dann von dem Rathausplatz zur jetzt nicht mehr Twin Pines Mall, denn er hat ja 1955 eine Fichte umgemietet. Er fährt jetzt zur Lone Pine Mall. Und da erkennt der geneigte Zuschauer, dass Dinge, die er in der Vergangenheit bewirkt hat, durchaus bis in die Gegenwart fortwirken. Er kommt an, sieht gerade noch, wie der Doc erschossen wird, weil das Auto ging bei seiner Rückkehr in die Gegenwart auch erstmal wieder aus und hat wieder Schwierigkeiten gehabt zu fahren. Und aber dann rennt und Er sieht sich dann selber in die Vergangenheit reisen und nachdem die Libyer dann irgendwie in dieses Fotohäuschen reingerauscht sind, rennt er zum Doc und beweint ihn, während der Doc dann an einem Punkt die Augen aufmacht. Und dann kommt wieder diese, was durch den ganzen Film kommt, immer dieses Dillin, Dillin, diese Melodie, die nur kurz spielt, während du hörst, während er mit den Augen plötzlich blinzelt und die ist durch den ganzen Film gesehen. Doc schlägt die Augen auf und Marty guckt ihn so ein bisschen vorwurfsvoll an. Der macht seinen Schutzanzug auf und hat eine Weste drunter und reicht ihm einen mit Tesafilm zusammengekleisterten 30 Jahre alten Brief. Und aber was ist denn mit den ganzen Konsequenzen und dem? Ich dachte mir, pfeif drauf. Gut, Marty kommt nach Hause nach einer sehr ereignisreichen Nacht, die ja für ihn eigentlich eine Woche war, legt sich ins Bett und am nächsten Morgen... Er hat auch einen wunderschönen Schlafstil, wenn man sich das anguckt. Arm auf dem Rücken, Beine komisch auseinander, am Bettkante und das Gesicht halb gedreht mit Saba oder so. Also nicht sehr bequem. Nee. Auf jeden Fall am nächsten Morgen steht er auf, geht runter, frühstücken... Und fällt beinahe um, weil seine Mutter sieht toll aus, kein Tropfen Alkohol, der Vater ein erfolgreicher Golfspieler und Autor, seine Geschwister, der Bruder war vorher in der Burgerbude und jetzt ist er in der Bank. Das heißt also, das ganze Leben hat sich verändert und Biff, den er 1955 so richtig einen eingeschenkt hat, ist jetzt so ein devoter Scharwenzler, der eben das Auto poliert. Genau, und hast du auch schon die zweite Lage Wachs drauf? Ja, habe ich gerade gemacht, lüg mich nicht an. Ja, okay, ich mach's gleich. Biff ist jetzt auch ganz handzahm geworden. Das ist eine erfolgreiche Familie. Jennifer ist noch immer seine Freundin. Der Film endet, dass Jennifer und Marty gerade ins Wochenende aufbrechen wollen. Weil er hat jetzt auch einen neuen, wunderbaren GMC Offroad 4x4. Ja. Toyota war das, oder? Das war ein Toyota, der Pickup. Und sind gerade dabei, abzischen zu wollen, als es knallt und scheppert und der Doc kommt aus der Zukunft zurück und sagt den bösen Cliffhanger-Spruch, ja, wir müssen zurück in die Zukunft. Wir müssen was für eure Kinder tun. Eure sind ihr Kinder Idioten oder sowas? Nein, ihr seid vollkommen in Ordnung, wir müssen was für eure Kinder tun. Film zu Ende. Na? Halt. Achso. Noch einer der wichtigsten Sprüche. Du meinst, wohin wir... Genau, wo okay. wir hin... Also Mikro? Ja, genau. Die stehen auf der Straße und wollen... Also erstmal haut Doc Brown noch irgendwie den ganzen Müll hin rein, egal. Hat einen neuen... Braucht kein Plutonium mehr. Und will losfahren auf der Straße. Und Marty sagt halt, ja, die Straße ist doch viel zu kurz. Da schaffen wir nie die 140 Kilometer in der Stunde und dann sagt er, ach, Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Und der DeLorean erhebt sich in die Luft und fliegt in die Zukunft. Mit wunderschön abgeklappten Rädern, das muss man sagen. Dann, und deswegen, wir haben ihn nicht im Kino gesehen, fällt mir gerade ein. Denn als letztes Bild vor dem Abspann kommt ein Schriftzug, der hieß To Be Continued. Dieser Film ist 1985 rausgekommen. Damals im Kino war dieser Spruch noch nicht da. Es war nämlich auch nicht klar, ob oder dass eine Fortsetzung stattfinden würde. Ja, das habe ich heute auch gelesen. Ein Freund von mir, dem ich normalerweise sehr vertraue, wenn es um solche Analyse-Sachen geht, meinte, das ist bestimmt ein Witz mit dem Paradoxon, mit dem Kontinuum. Die ziehen nur so ein bisschen, machen nur so ein bisschen Jokes. Thilo dagegen hat immer gesagt, nein, das muss weitergehen, das muss weitergehen. Er war da wirklich felsenfest überzeugt und ich immer so, ja, wo kommt er denn? Und man muss sagen, dass bei Zurück in die Zukunft tatsächlich für meine Begriffe extrem viel Zeit zwischen dem ersten und den zwei und drei vergangen ist. Das waren vier Jahre, die vergangen sind. Und ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Und ich war, als ich dann irgendwann davon gelesen habe, das Witzige ist, ich habe zu diesem Zeitpunkt... Du hast nicht mehr damit gerechnet. Du hast von Anfang an nicht damit gerechnet. Richtig. Du hattest nie damit gerechnet. Du warst überzeugt, dass das ein Joke war. Ja. Ja, das war. Und wer war das, der das erzählt hat? Der Marc. Oh, okay. Dann habe ich zwischenzeitlich sogar in der Videothek gearbeitet und habe in diesem Film immer geliebäugelt. Und aus diesem Grund konnten wir uns auch diesen Film wirklich häufig anschauen. Und wir haben ihn sehr, sehr, sehr, sehr, sehr häufig geguckt. Und habe dann irgendwann frühzeitig durch meine Arbeit in der Videothek erfahren, dass dieser Film eine Fortsetzung erfahren wird. Ich würde jetzt bloß trotzdem gern kurz eine kurze Pause einlegen. Können wir kurz auf Pause gehen überall? Ja, oder? Wir machen kurz eine Pause. Wir sind zurück aus der Pause und werden uns jetzt dem zweiten Teil von Zurück in die Zukunft zuwenden, der dann nämlich genau anfängt, wie der erste endet, mit Emmett Brown, der aus der Zukunft zurückkommt und sagt, wir müssen zurück in die Zukunft, weil es euren Kindern schlecht geht. Wir müssen eine Sache noch kurz vorne wegschicken. Teil 2 und Teil 3 wurden back-to-back oder quasi gleichzeitig gedreht. Unter dem, wie nennt sich's? Entwicklungsnamen Paradox. Das ist mir nicht also bewusst Paradox. Gewesen. Es war einfach so, dass nach vier Jahren sich die Schauspieler so ein bisschen verändert hatten. Und dass die gesagt haben, also wir können jetzt nicht noch irgendwie nochmal zwei Jahre verstreichen lassen, sonst glaubt uns das kein Mensch mehr. Gab sowieso zwei kleine Änderungen oder drei. Die Schauspieler von Martys Vater und auch seine Freundin wurden ausgetauscht. Bei Martys Vater war es so, Crispin Glover, der den im ersten Teil gespielt hat, hat ein bisschen großes Ego bekommen. Und im zweiten Teil, die Claudia Wells, ist, glaube ich, schwanger geworden. Es war irgendwas, ich habe gelesen, krankheitsfrei. Genau, gesundheitlich ist schwanger geworden, konnte nicht mehr mitspielen. Und deswegen kam da Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, die ja später sogar Oscar nominiert wurde und in vielen, vielen interessanten Filmen mitgespielt hat. Da ich den zweiten jetzt nicht mehr so hundertprozentig präsent habe, übernimmt der Adam die Kurzzusammenfassung. Genau, am Anfang kommt der Brown eben wieder zurück. Das ist genau gedreht wie das Ende vom ersten, allerdings auch schon mit der Elizabeth Shue und aber ziemlich gut nachgedreht. Sie reisen jedenfalls in die Zukunft, fliegen in die Zukunft und während sie fliegen, wird dann aber die Jennifer schnell vom Doc Brown bewusstlos gemacht mit irgendeinem Gerät, weil sie zu viel über ihre Zukunft wissen will und deswegen ist sie erstmal passé. Und der Dr. Emmett Brown macht Marty schnell klar, sein Sohn lässt sich anscheinend an diesem Tag am 21. Oktober 2015, also dieses Jahr, muss noch kommen, auf irgendeine Kriminalität ein. Und das muss sein Vater verhindern, da sonst eine Kettenreaktion ausgelöst wird, dass irgendwie die Tochter von Marty noch versucht, ihren Bruder zu befreien, weshalb dann die ganze Familie in Ungnade fällt. Und deshalb verkleidet Dr. Emmett Brown den Marty erstmal als seinen Sohn und schickt ihn in so ein altes 80er-Jahre Diner. Stimmt, ich erinnere mich an eine Szene, wo Ayatollah Khomeini und Ronald Reagan, beides Charaktere, die heute kein Mensch mehr kennt, die Bedienungen sozusagen darstellen. Genau, und Michael Jackson wird vorher auch noch gesehen. Ah ja, okay, das kann auch sein. Und was mir heute aber nur aufgefallen ist, ist, ich habe am Ende des ersten oder so mir direkt gedacht, wie ist denn das nur eigentlich? Haben die den zweiten eigentlich komplett, den Doc Brown, in der geschminkt gelassen mit hier Make-up und sowas, weil die haben die Charaktere, die meisten, die 1955 gelebt haben, waren original, so wie die Schauspieler aussahen, und 1985 waren sie dann auf alt geschminkt. Und deshalb habe ich mir gefragt, ja, ist der Dr. Emmett Brown dann auch den ganzen Film auf alt geschminkt? Und gleich am Anfang, wo sie landen, in der Zukunft, sagt er, okay, ich wollte dich nicht erschrecken, Marty, ich wollte, dass du mich wiedererkennst. Ich habe mich hier liften lassen, es macht mich ungefähr 30 Jahre jünger und dann lebe ich auch 30 Jahre länger, und zieht sich halt irgendein Plastikzeug vom Gesicht ab und sieht halt, wie Christopher Lloyd wirklich aussah, aus, und schickt ihn dann in diese in dieses Diner rein, wo dann sein Sohn kommt, und der wird dann erstmal von dem Zukunfts-Biff, Griff, auch bedrängt und alles, und dann hinter den Tresen geworfen, wo dann plötzlich Marty sich dann als seinen Sohn ausgibt und dann Biff absagt, dass er bei der Griff absagt, dass er dort nicht mitmacht, und ja, seine Schwachstelle kommt zum Vorschein. Ja, genau, und sagt eben, ja, ich mach nicht mit, und dann sagt aber Griff eben, ja, du bist doch nur eine feige Sau, oder im Englischen, you are a chicken. Und niemand nennt mich eine feige Sau. Ja, und dann trischt er ihm, glaube ich, erstmal eine rein, und also es gibt wieder Schlägereien und all so ein Zeug. Und er muss wieder abhauen. Genau, und schnappt sich dann, wie im ersten Teil, einen Roller aussehen, also was aussieht wie ein Roller, und zieht die Stange oben ab, aber es ist das ikonische Hoverboard, was er dann kriegt, ein pinkes Marcel Hoverboard. Genau, es ist wie ein Skateboard, nur hat keine Rollen, ist nicht am Boden befestigt und fährt dann erstmal den anderen Bösen weg. Und funktioniert nicht über Wasser. Genau, das ist dann nämlich das nächste Problem. Ja, wir machen, sind wieder zu präzise. Ja, ja. Marty entdeckt in der Zukunft einen Almanach, einen Sportalmanach, und wo die ganzen Sportergebnisse der letzten 30 Jahre drin stehen, und er kauft sich das Ding, oder erwirbt es, ich weiß gar nicht genau auf welchem Art. Er kauft es einfach. Er kauft es, glaube ich, auch, ja. Und plant damit seinen Reichtum sozusagen zu starten. Denn wer auf Sportwetten immer gewinnt, der hat ja schon mal Kohle für die Zukunft. Der Almanach ist eigentlich auch das treibende Element in diesem Film, ja. Denn Doc entdeckt, dass Marty diesen Almanach gekauft hat und findet das Ganze nicht so gut und will ihn wegschmeißen. Tut das auch. Und währenddessen wird aber die Jennifer auch von der Polizei aufgegriffen, weil sie irgendwo in der Kante rumliegt und nach Hause gefahren. Genau, nach Hause ist natürlich das Zuhause, in dem sie 2015 lebt. Die haben also Fingerabdrucksensoren und sagen, okay, das ist also hier Jennifer McFly, die wohnt da und da, und die bringen sie dahin und sagt, oh, aber für, was weiß ich, 45 hat die sich aber recht gut gehalten. Ich würde gern wissen, wo die sich liften lässt. Genau, weil die natürlich 17 ist und keine 47. sie wird da abgeliefert. Und wird von den Polizisten halt reingestellt und sowas. Und dann müssen halt Doc und Marty hinterher. Und währenddessen nimmt sich der Biff in der Zukunft, also der schon alt ist, den Sportalmanach. Und während die dort versuchen, die Jennifer aus dem Haus rauszukriegen, setzt er sich in die Zeitmaschine, reist zurück. Wir wissen nicht zu dem Moment wohin, aber er reist zurück ins Jahr 1955, gibt den Almanach seinem Vergangenheits-Ich und reist wieder in die Zukunft. Der alte Mann, genau. Genau, und die kriegen halt die Jennifer mit großen Buhai dort wieder raus und sowas, und sie wird wieder bewusstlos, weil sie ihrem eigenen Ich begegnet, wo der Doc vorher sagt, dass das auf keinen Fall passieren darf, weil höchstwahrscheinlich das ganze Universum sich auflöst, oder wenn es gut kommt, nur die ganze Galaxie. Und passiert aber nicht, sondern fallen nur in Ohnmacht. Und dann fliegen sie halt zurück, weil sie haben ja alles gemacht. Sie haben den Sohn davon gehindert, kriminell zu werden. Aber wir merken auch in der Zukunft, dass diese Niemand nennt mich eine feige Sau dumme Auswirkungen hat. Nämlich Martys Kollege, Niles heißt der, glaube ich, Needles heißt Needles. Der. Needles. Und gespielt vom, ich weiß nicht, ob es der Bassist oder Gitarrist von Red Hot Chili Peppers ist. Nee. Doch. Oh, das wusste ich auch nicht. Wusstest du das? Nee. Auf jeden Fall, der will irgendwas Illegales oder irgendwas... Es ist nicht klar, was es ist. Es ist nicht klar, aber auf jeden Fall muss Marty unterschreiben, damit das in Gang kommt. Und kaum hat er das getan, quellen aus allen Faxgeräten in der Wohnung ein You're Fired raus. Weil also, sein Chef mitgehört hat. Genau. Marty ist also, es ist bekannt jetzt mittlerweile, wenn man sagt, Marty wäre eine feige Sau, dann verliert er sämtliche Kontrolle über sich. Und deswegen ist er auch in der Zukunft wegen irgendeinem Autorennen, wo er einen Unfall gebaut hat. Stimmt, kann sein, kann keine Musikerkarriere machen. Und ist irgendwo Bürojob und hat nichts geschafft. Und vermutlich ist, ja, er hat einen Unfall gebaut, genau. Genau. Doc und Marty fliegen zurück in die Gegenwart und stellen fest, dass alles ganz furchtbar anders ist. Und können sich erstmal keinen Reim drauf machen, weshalb das so ist. Und dann merkt aber der Doc, glaube ich, durch die Zeitung, weil er ist in die Bibliothek eingebrochen, dass Biff anscheinend damals im Jahre 19, es war nicht 1955, aber, oder? Mit 21 hat er eine Wette abgeschlossen beim Pferderennen, hat dadurch verdammt viel Kohle gemacht. Und so ging es dann immer weiter. Biff ist sozusagen ein Wunder an Wettkonstanz gewesen. Und so peu à peu hat er sich ein Imperium aufgebaut. Und das Schlimmste ist sogar, er hat Martys Mutter geheiratet. Und, wie man auch rausfindet, den Vater von Marty erschossen. War das, ist das so früh schon bekannt? Das weiß ich gar nicht. So mehr. Früh ist es noch nicht bekannt, aber es ist bekannt, dass er ermordet wurde, der Vater. Ah ja, genau. Und dann später erfährt man es. Genau. Ja, die kapieren natürlich, das ist alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Genau, und jetzt wissen sie, okay, irgendwie hat er den Sporteimer, weil sie auch im Auto den abgebrochenen Gehstab vom alten Biff gefunden haben. Wissen sie, okay, der muss irgendwie in der Zeit zurückgereist sein, aber wir wissen nicht wann. Weil wir können das nicht in der Zukunft verhindern, dass Biff zurückreist, weil die Zukunft ja eine andere ist, wie Dr. Brown dann auch schön grafisch zeigt, sondern wir müssen die Vergangenheit und dort den Eimer nach vernichten. Und genau das tun sie auch. Sie steigen in den DeLorean, fliegen in die Vergangenheit nach 1955 und versuchen auf verschiedenste Arten und Weisen an den Eimer nachzukommen. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen... Das ist wirklich jetzt sehr gekürzt, muss man sagen. Wir raffen mal ein wenig. Also es geht von Hoverboard-Verfolgungsjagden über Blitzschläge und... auch schon vorher mit der Lorraine mit riesigen Brüsten. Ja, und Unterwäschemagazinen. Oh la la! Oh la la! Das ist ja ein schönes Zitat. Und... ich glaube, er hat ihm die Brieftasche geglaut. Hast du ihm gerade die Brieftasche geklaut? Ich glaube, ihm hat er die Brieftasche geklaut. Also auf jeden Fall, 1955 passiert so einiges. Und es endet im Prinzip damit, dass Doc Brown durch einen Blitzschlag, während er gerade mit dem DeLorean fliegt, irgendwohin versetzt wird. Also zuerst wird gedacht, okay, er ist anscheinend tot, weil der Blitz trifft und so eine Fahne segelt hinab und das Auto ist weg, er ist wahrscheinlich tot. Genau. Paar Sekunden später kommt, es ist übrigens strömender Regen, weil es ja Gewitter ist, paar Sekunden später kommt... Weil es spielt ja alles parallel zu dem Blitz und der Zeitreise aus dem ersten Teil. Genau, der Blitz, der das Auto da trifft, ist sozusagen der Blitz, der zur gleichen Zeit... Es sind schon zwei verschiedene Blitze, aber es ist das gleiche Gewitter. Ja, es ist das gleiche Gewitter. Denn auch in diesem Film muss Marty auf dem Bezauberung unter dem Seetanz einige Stunts vollführen. Genau, wo auch er das komplette, was er dort gespielt hat, musste er nochmal spielen, weil es aus anderen Kamerawinkeln gezeigt wird. Ja. Und also, da haben sie auch so einen extra Kameratechniker erarbeitet, damit eine Person zweimal da sein kann. Korrekt. War damals ja, der ganze zweite Teil baut ja nur auf diesen ganzen Parallelen auf. Ja, genau. Entweder die Handlung aus dem ersten Teil in die Zukunft transferiert, genau. Oder in der Vergangenheit das Parallele ablaufen mit den zwei Martys. Ja, es ist ja auch. Und deshalb finde ich den auch besser wie den dritten Teil. Den finde ich. Also ich finde den auch besser als der dritte Teil. Ja, ich finde den dritten Teil tatsächlich den schwächsten. Der zweite Teil hat so was Düsteres. Ich weiß, dass Adam und ich glaube auch Thilo auf Dystopien stehen. Das ist nicht so ganz mein Metier, Obwohl es ja dann eigentlich die Gegenwart ist in dem Fall. ja. Nun, wie dem auch sei. Also Jedenfalls der ist. ist kameratechnisch oder filmtechnisch ist er ein gewaltiger Schritt nach vorne gewesen für diese Reihe. Sozusagen. Im dritten Teil ist dann ja nicht mehr so viel, ist ein bisschen. Es sollte ja eigentlich ein Film, der 3 Stunden geht, werden, aber da haben sie gesagt, okay, wegen den 3 Stunden, sowas können wir es nicht machen, deswegen haben sie es zweigeteilt. Ah, okay. Der kommt ja auch nur ein Jahr später. Genau. 90 ist der dann rausgekommen. Da Genau. kommen wir dann gleich dazu. Ja, genau, ich wollte jetzt zu kurz Wir vorgreifen. sind also kurz vor Schluss. Marty steht also in der Nähe von Hill Valley auf einer Straße, es regnet. Ist wieder in 55 Er ist gefangen. 55 gefangen, 6. November. Plötzlich kommt ein Auto angefahren. Aus diesem Auto steigt ein Mann mit Hut aus, geht langsam auf ihn zu und Marty weiß nicht so genau, was ihn da erwartet. Dieser Mann spricht ihn an und drückt ihm einen alten Brief in die Hand, der seit 100 Jahren, nein, seit 80 Jahren, 70. 70 Jahren in der Bibliothek liegt Nämlich und aus dem Jahre 1885. 1885. Und der mit dem Vermerk da lag, dass an diesem Tag, zu dieser Stunde, an diesem Ort dieser Brief zu übergeben sei. Und die in der Post haben anscheinend auch schon drüber gewettet, ob da überhaupt jemand da ist. Genau. Und das ist ein Brief, wie sollte es anders sein, von Doc, der eben durch den Wackelkontakt im Fluchtkompensator, beziehungsweise in der Zeit, wie heißt das, Zeitdingens, ist er eben nach 1805. Zeitspule? Zeitspule? Nee, was wolltest Nein, du? die Zeitlinie meint Die er. Ach Zeitlinie heißt das, ne? Ich glaube, die nennen das so. Durch einen Wackler da drin nach 1855 versetzt wurde. Und der Blitz hat die Energie gelöst und zack. Genau, der Blitz hat die Energie, die Sprungenergie sozusagen geliefert. Ja, und jetzt hängt er in 1855 fest. Ist dort ein schöner Schmied Ist geworden. Schmied geworden und ist eigentlich ganz zufrieden. Und Marty ist eigentlich auch ganz happy, weil er jetzt mitbekommen hat, der Doc hat den DeLorean 1855 in einem alten Bergwerk versteckt, In einem Stollen. in einem Stollen. Und jetzt muss er nur noch dort rankommen und wieder irgendwie in die Zukunft. Er muss wieder in die Zukunft. Also in die Gegenwart. Was aber prinzipiell erstmal kein großes Problem ist, weil der DeLorean, der in 1855 steht, braucht kein Plutonium mehr, denn er kann auch mit Müll betrieben werden. Benzin gibt's 1955, das heißt also, er muss das Ding eigentlich bloß betanken und kann losfahren. Ja. Aber während er so die Vorbereitungen trifft, stellt er fest, Der geht dass vor allem erstmal sucht erstmal den anderen Doc auf, was auch wieder eine schöne Szene ist, wo er Doc diese Flammenstraße langläuft und sich Ah, freut. stimmt, Und richtig. ja, es hat funktioniert. Und dann plötzlich kommt Marty an. Ey, Doc, Doc, Doc, was? Aber du bist doch in der Zukunft oder sowas. Nein, ich bin zurück aus der Zukunft. Und dann Auch sehr schön. kippt er direkt ohnmächtig um. Und dann ist nämlich der zweite Zu Ende vorbei. quasi, Genau. genau. Das ging jetzt auch schön flott. Also wie gesagt, was mich Ja, ihr müsst ja auch einheizen hier. Wir hätten das auch schön ein bisschen ruhiger machen können. Nee, komm, zum dritten. Ja, nee, noch ganz kurz über den zweiten, so ein bisschen Grundkritik. Du hast das jetzt eben schon gesagt, dir hat er besser gefallen als der dritte Teil. Ja, ich kann das nachvollziehen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist eben dieser Sturzflug durch die 3 verschiedenen Zeiten, wenn ich das richtig gezählt habe. Also er fängt ja 1985 an, geht dann nach 2015, geht dann in das veränderte 1985 zurück, von da aus nach 1955. Und da ist es dann zu Und Ende. da ist es zu Ende. Also 4 verschiedene Zeiten, die in dem Film dargestellt werden, die sich alle immer so ein bisschen marginal unterscheiden. Das finde ich sehr spannend. Dieses Es gibt auch, da wird es noch mehr klar, dass es in jeder Zeit sozusagen, also im dritten wird es dann noch klarer, dass es in jeder Zeit sozusagen die gleichen Charaktere wie 1985 gibt, nur eben in der Zukunft und in der Vergangenheit. Es gibt immer so einen Biff-artigen Charakter Es gibt immer eben. einen Biff, es gibt einen Strickland, es gibt einen Marty und es gibt einen Doktor. Marty und Doktor kommen nicht aus der Zeit, aber Biff und Strickland sind sozusagen das Bindeglied. Das Einzige, was noch dazu zählen könnte, wäre Shamish. Wie heißt der? Wer ist das jetzt? Sein Das ist der Vorvater. Ach so, nee, hier. Ach so, du meinst jetzt Der den. Ire. Ja. Der gewaltlose Ire. Also es gibt halt immer die Schläger von Biff Stimmt, das sind sind auch auch immer da. die gleichen, das ist wahr. Der hat dann auch sogar in der Zukunft der eine so eine extra so eine große Brille, aber auch eine Seite grün Ja, und das ist eine Seite 3D. rot. Ist das so? Das ist mir auch nicht Ja, ist mir aufgefallen. heute erst aufgefallen, Sehr als ich lustig. geschaut Typ ist auch, glaube ich, nennt sich, oder wird als 3D. 3D Wird als 3D geführt, geführt, ja, genau. das ist wahr. Genau, was mir auch am zweiten gefällt, ist, im ersten waren das schon, dass zum Beispiel auch, wo er eben in die Zeit zurückreisen will, alles so parallel läuft. Also Doc Brown fummelt gerade an dem Kabel rum und sowas. Währenddessen versucht Marty irgendwie den DeLorean zu starten, sowas. Es laufen sozusagen mehrere Sachen neben, also parallel, die alle klappen müssen, damit es irgendwie nur funktioniert. Ja. Und im zweiten ist das dann noch mehr, da ja noch die ganze Geschichte aus dem ersten noch ist, was dann parallel noch passiert, wo er dann zum Beispiel auf der Bühne spielt und er währenddessen über die Traverse klettert. Genau. Ja, oder auch wie er dann in Biffs Garage irgendwie festsitzt erstmal. Also das ist schon ein sehr ausgefuchster Film gewesen. Ich glaube, da hat sich jemand... Ja, der spielt halt viel mehr noch mit diesen Zeitreisen. Ja, da hat sich jemand viele Gedanken gemacht. Also allein auch, wo der Doc dann an seiner Tafel steht und die verschiedenen Zeitdingens erklärt, dass es auch jeder mitkommt. Also aber ist gut erklärt. Sehr gelungen, ja. Gut, dann kommen wir zum dritten. Ja, und jetzt wird es höchstwahrscheinlich ein bisschen dünn, weil den habe auch ich heute nicht nochmal gesehen. Oh, den kriegen wir aber zusammen, glaube ich. Ja, da ist also eine relativ geradlinige Story. Ich habe jetzt nochmal drüber gelesen, was passiert. Ja. Also er hat ja den alten Doc, also den aus 55, verzeiht, getroffen. Und die buddeln jetzt den alten DeLorean aus und dann sagt, okay, ich reise jetzt zurück in die Vergangenheit. Um, 1855, weil er eben, 1885. Weil er eben rauskriegt, er sieht irgendwo einen Grabstein und sieht, oh, Doc wird 6 Tage, nachdem er den Brief schreibt, erschossen. Und zwar von Biff Ten, oder? Wie heißt der? Buford Ten. Bulldog. Mad Dog Buford Ten. Genau. Ja, also das heißt, 6 Tage nach dem Brief ist Doc tot, das kann Marty nicht zulassen, das heißt, er muss in die Vergangenheit, obwohl der Doc ihm gesagt hat, komm mich nicht in der Vergangenheit besuchen, ich bin hier happy, alles peaceful, ich bin der Schmied und ich kann hier mit meinen Erfindungen ein gutes Leben führen. Er sagt ja vorher sogar auch mal, also im zweiten Teil, wo er die Maschine kaputt machen will, ja, er wäre sowieso gern mal so in den Westen gefahren, aber es geht ja jetzt nicht mehr, genau. Was ja dann doch geht. Also treffen sie sich bei einem Autokino, weil da ist viel Platz, und machen das Auto fertig. Interessanterweise, warum ist... Ach so, weil der Flugmechanismus, glaube ich, beschädigt wurde. Irgendwie, deswegen fahren sie. Ja, ich glaube, wegen dem Blitz. Ich glaube, es war wegen dem Blitz. Ich glaube, der hat den Flugmechanismus beschädigt. Er musste auch noch irgendwie, so eine Spule war kaputt, weshalb er dann vorne auf die Motorhaube für so ein kleines Teilchen, was irgendwie so minimal war, musste der so einen riesigen Kasten auf die Vorderseite. Die Weißwandreifen nicht zu vergessen. Ja. Marty macht sich also bereit für die Reise nach 1885, rast auf eine Kinoleinwand zu, die rechts und links von gemalten Indianern geschmückt ist. Sogar direkt auf die Indianer zu. Genau, zapp, zapp, zapp, zapp, zapp. Dieser typische Zeitreiseeffekt ist plötzlich da. Und in dem Moment, wo er wieder was sieht, sieht er auf einmal echte Indianer, die gerade einen Angriff reiten und werden verfolgt, vertrieben von der Kavallerie, genau. Schießen aber trotzdem mit Pfeil und Bogen durch die Gegend und treffen dabei dummerweise den Benzinschlauch vom DeLorean. Das heißt 1885. Womit wir auch jetzt letztendlich geklärt hätten, dass er auch mit Benzin läuft. Ja, eben, und dann definitiv. Das hat mich halt zu diesem Zwiespalte gebracht. Ja, aber das ging bloß um den Zeitsprung. Das heißt also, Marty hockt jetzt in 1885 ohne Benzin, mit kaputter Benzinleitung, einem DeLorean, der jetzt erstmal nur da rumsteht. Schiebt den in eine Höhle irgendwo. Verbirgt ihn und macht sich auf den Weg nach Hill Valley, was ja auch anscheinend das nächste ist. Auf dem Weg dahin wird er... von einem Bär angegriffen, weshalb er in den Abhang runterfällt und dann wieder aufwacht, was nämlich auch... Ich habe heute gelesen, was sich so alles durch die ganzen Filme zieht. Und unter anderem zieht sich auch durch die Filme, dass er bewusstlos ist wegen irgendwas oder schläft, wieder aufwacht, eine Stimme hört, die sich anhört wie seine Mutter und dann plötzlich realisiert, oh verdammt, ich bin in einer ganz anderen Zeit. Im zweiten Teil ist es die dicktätige Mutter, die er dann plötzlich in der bösen Gegenwart sozusagen hat. Und im dritten ist es eben die Frau von Seamus McFly, Seamus McFly. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was willst du mit Seamus McFly, ein sehr friedlicher irischer Farmer, mit wunderschönen Hüten, der gerade da angekommen ist und mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, wie sie in dem Fall heißt, eine Zukunft aufbaut. Er wird da quasi erstmal wieder gesund gepflegt und begibt sich dann zum Doc. Oder geht zuerst er geht erst in die Stadt und macht sich direkt wieder Stress mit Mad Dog. also dem Biff der Vergangenheit, weshalb er dann direkt eine Schlinge um den Hals kriegt, durchs Dorf am Pferde gezogen wird und dann direkt aufgehangen wird. Und der Doc rettet ihn nämlich mit einem riesig elaborierten Gewehr mit Zielfernrohr. Ja, das Gewehr ist gar nicht so elaboriert. Nein, ihr Gewehr ist nicht, Zielfernrohr ist elaboriert. Hat halt riesiges Zielfernrohr und schießt das Seil des Hängestricks durch. Genau. Das ist nämlich kurz bevor sie die Rathausuhr, und da auch wieder eins, das sich durch alle Filme durchzieht, montieren. Die steht noch auf dem Boden und die machen sozusagen richtfest, ist dann in den nächsten Tagen. Genau. Wo dann auch ein schönes Bild gibt mit den beiden neben der Uhr. Genau. Und parallel kommt noch dazu die neue Lehrerin an und da der Schmied ist die schon da? Nee, die soll ankommen, die heißt Clara. Clara? Clayton, genau. So heißt ja dann noch die Schlucht. Ja. Genau, und Doc Brown erfährt irgendwie, dass er sich irgendwie in die verliebt oder so aus der Zukunft, weiß er das, ich weiß jetzt nicht genau, wie es war. Jedenfalls will er. Ja, weil der Grabstein von seiner geliebten Clara gestiftet wurde. Genau, und deswegen sagt er, okay, ich darf mich nicht in die Zeit einmischen, deshalb hole ich die nicht ab. Aber dann später kommt es dazu. Ich glaube, das weiß der noch gar nicht, dass sie die Clara ist. Doch, aber der holt sie nämlich. Dass es die Lehrerin ist und vielleicht noch den Nachnamen. Nee, aber der holt sie nämlich mit Absicht nicht ab, nämlich dann kommt es später dazu, dass sie mit einem Wagen dort auf diese Schlucht zufährt, mit diesem Pferdewagen, weil sie selbst irgendwie fahren wollte zurück. Wo er sie dann rettet und dann es nicht zur Clayton-Schlucht werden kann und sie sich dann verlieben. Er rettet sie sozusagen vor der Schlucht. Ich muss hier nochmal gucken, glaube ich. Ich glaube auch. Also da muss ich mich entschuldigen, weil den habe ich noch nicht tausendmal gesehen, ja. Den ersten Teil. Glücklicherweise auch. Ja. Genau, und die verlieben sich dann halt ein bisschen später, weil er sie rettet, davor in die Schlucht zu stürzen. Genau. Ein weiterer schöne Verneigung an die Vergangenheit und an die Zukunft ist bei dem Richtfest, Der Buford hat einen Grimm, nicht nur gegen Marty, sondern auch gegen den Doc. Und gegen Mist. Und kommt auf diese Party und der Sheriff, Strickland in dem Fall, nimmt vorher alle Waffen ab. Aber Buford wäre nicht Buford, wenn er nicht einen kleinen 22er Derringer irgendwo versteckt hätte, mit dem er beabsichtigt, den Doc umzubringen. Wegen $80 war, also stand auf dem Grabstein. Wegen $80. Marty ist gerade am Kuchenessen und sieht das und nimmt sich eine der Kuchenschalen, die von Mar Frisbee ja. Sind und schlägt ihm sozusagen den 22er Derringer aus der Hand, dessen Beschreibung von Buford so war, der ist so leise und macht ein so kleines Loch, das merkst du gar nicht. Du sterbst es irgendwie 6 Tage. 3 Tage später bist du dann verblutet, wenn du es gemerkt hast. Irgendwie so. Genau. Der ist ziemlich stinkig auf den und dann fordert er ihn da, der fordert er zum Duell am nächsten Tag. Direkt zum Duell am nächsten Tag. Und Marty hat vorher beim Vertreter von Smith & Wesson mal gezeigt, wie gut er doch mit einer Pistole umgehen kann, wegen, was er alles am Computerspiel. Genau, was im zweiten Teil ist, wo Elijah Wood seinen ersten Filmauftritt hatte. Stimmt, das ist Elijah Wood, der Bub. Genau, der sagt, muss man das mit den Händen spielen? Und das ist ja langweilig, aber wir sind schon eigentlich einen Film weiter. Zurück. Am nächsten Tag ist ein Duell. Jetzt muss ich aber tatsächlich... Ja, wir haben noch den Auftritt der Band verpasst. Ja, CZ Top. Band. Bitte sehr. Was habe ich dazu zu sagen? Da habe ich nicht viel zu sagen. Erzähl du, Eckart, bitteschön. CZ Top hat die Titelmusik für den Film gemacht. Spielt auch beim Abspann. Spielt auch live auf diesem Richtfest sozusagen mit eben klassischen Instrumenten, aber tatsächlich auch mit Befestigung am Gürtel. Das heißt, die können ihre Gitarre, ihre Trommel und ihren Bass um ihren Bauchnabel wirbeln lassen, was sie dann auch gerne tun. Ich kann dazu jetzt nicht viel mehr sagen. CC Top spielt halt mit und macht die Musik. Genau, und dann wird aber Marty eben direkt zum Duell herausgefordert. Am nächsten Tag war es, glaube ich. Parallel dazu oder kurz danach öffnet Brown der Clara, dass er tatsächlich aus der Zukunft kommt, was sie zum Beispiel merkt, da er schon irgendwelche Jules Verne Bücher gelesen hat, so jung war Welches, was aber gar nicht sein kann, weil die Bücher erst so neu sind. Ja. Und sie glaubt, hält ihn natürlich für verrückt oder will sie abwimmeln. Genau. Sie glaubt, also die Liebe, die zarte Liebe ist auf beiden Seiten entbrannt. Und Doc ist auch im Prinzip bereit dazu, aber er sagt dann auf der anderen Seite, es kann ja doch nicht sein. Und er gesteht ihr aber, dass er aus der Zukunft ist und erklärt ihr auch, dass es also quasi unmöglich ist, mit ihr zusammen zu sein. Und sie glaubt also, dass er ihr das nur sagt, um sie loszuwerden. Und geht dann auch im nächsten Zug, also will dann mit dem Zug am nächsten Tag wegfahren. Will abhauen, genau. Und der Doc ist darüber so frustriert, dass er in die Kneipe geht und sich erstmal einen reinschütten möchte. Ja. Was wir aber auch wieder vergessen haben, ist natürlich die ganze Vorbereitung, wie sie überhaupt wieder in die Gegenwart, also nach 1985 kommen wollen. Die Zeitreise vergessen wir immer. Die Zeitreise vergessen wir nicht immer. Wir warten bloß zu einem Zeitpunkt, wo es relevant wird. Und zwar, da sie kein Benzin haben zu der damaligen Zeit. Machen sie sich ordentliche Gedanken, wie sie denn die 140 km/h oder 88 Meilen, wie es im dritten Teil auch in Deutsch gesagt wird, schaffen. Ja, und das ist eigentlich damals nur mit einem Mittel möglich und selbst dann nicht ganz, nämlich mit einer Eisenbahn. Das heißt also, sie kapern eine Lok, sehr höflich. Am nächsten Tag wollen sie es dann machen? Ist das ein Überfall? Nein, das ist ein wissenschaftliches Experiment. Das ist genau, das habe ich vorhin vergessen, verzeiht, ich muss jetzt nochmal zurückgreifen. Im ersten Teil kommt dann ein Polizist an und fragt, ja, was machen Sie hier? Und sieht ja wie ein Wetterexperiment und dann Und haben Sie da auch eine Genehmigung dafür? Und man sieht so im Hintergrund, während schon mit Marty irgendwas passiert, wie der Doc so sein Portemonnaie rausholt. Ja, warten Sie, ich hab... Moment mal, ich muss hier gerade... Ja, ich hab... Dann ist auch irgendwie Schnitt und ja, genau. Ist weg. Genau, du weißt nicht, was passiert. Also man ist sich nicht sicher, ob der bestechlich ist. Das ist ziemlich eindeutig, dass er sein Portemonnaie rausholt und... Warten Sie, die muss ich doch hier irgendwo haben. Und ich bin mir nicht so sicher, ich habe das nicht so aufgefasst. Ich habe gedacht, der hätte ihn einfach weggeschnitten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Nachgedacht habe ich auch nicht, aber wäre mir aufgefallen, wenn ich das gesehen hätte. Also ich weiß es nicht. Möglich, dass Doc den bestochen hat. Aber woher soll er bitte schön eine Genehmigung kriegen, dass er dort einen Blitz abfängt? Nein, ich habe das zu Hause vergessen, Officer. Das ist aber jetzt wichtig, dass ich bei dem Gewitter hier bin. Da kann sich doch da. Also ich glaube, ja, er hat ihn aber bestochen. Die Anspielung, das ist schon ein interessanter Ansatz. Das muss ich auch zugeben. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mir ist immer aufgefallen, dass man weiß nicht, was passiert. Er hat ja keine Genehmigung. Ja. Ja. Aber ich glaube, er hat ihn einfach bestochen. Ich glaube, so im Nachhinein, dieses Bestechungsding ist schon naheliegend. Klingt nicht zumindest... Spricht für die amerikanischen Polizisten. Ja, ne, Augen zudrücken, wenn es notwendig ist. Ja, genau. Und das haben sie jedenfalls geplant, dass sie den DeLorean auf den Gleisen, er hat auch extra Räder, Eisenbahnräder dran gekriegt, damit er durch die Lokomotive beschleunigt wird. Genau, die Lokomotive hat zusätzlich noch... Vorher gibt's noch Probleme mit Biff wegen dem Duell und das. Ja, Pillepalle. Naja. Nein, wir fahren ja jetzt noch nicht. Wir bereiten jetzt erst noch vor. Ja, genau, okay. Das ist wieder, was auch durch die, also im ersten und zweiten kommt's vor, dass Doc wieder einen so total elaboriertes Modell gebaut hat und sagt, und was, also mit jedem einzelnen Haus und Büsche und sowas und der sagt bei beiden Teilen, ja, wegen der Zeit konnte ich es nicht maßstabsgetreu machen, es muss jetzt gehen. Und ja, das ja, ist genau. Halt ich hatte keine Zeit mehr, es anzumalen, genau. War es, glaube ich, im ersten. Ja, genau. Ja, das ist faszinierend. Der Doc ist ein guter Modellbauer. Also der Plan ist, den DeLorean vor die Lok, vor den Kuhfänger zu stellen, auf einer abschüssigen Strecke, wo dummerweise die Brücke noch nicht fertig ist, auf die Schlucht zuzurauschen. Dann, weil die Lok selber so auch nicht schafft, hat der Doc noch drei Superzündis konstruiert. Das sind irgendwelche besonderen Brennmaterialien, die also dafür sorgen sollen, den Kesseldruck so rapide zu erhöhen, dass die auch tatsächlich auf die 140 kommen. Also das ist ein ziemlich ausgefuchster Plan. Es gibt auch tatsächlich einen Point of No Return. Da fahren sie an so einer Mühle vorbei und wenn sie an dem sind, dann können sie nicht mehr bremsen. Das reicht dann nicht mehr. Das ist die grundsätzliche Idee. Und jetzt kommen wir nochmal zu Clara und dem Doc. Genau, weil der Doc haut sich dann kurz vor dem Duell dann doch, also es stellt sich raus, der hat den ganzen Abend über die Zukunft geredet und die denken alle, er ist schon sonst wie beschwipst, hat aber anscheinend noch keinen einzigen Schluck genommen. Genau, er steht im Prinzip, muss man sich vorstellen, Doc steht am Tresen, hat ein Schnapsglas in der Hand und zwar ein kleines, steht am Tresen und schaut so in die unbestimmte Ferne und salbadert über die Zukunft. Und Marty kommt rein und fragt dann den Wirt so, oh Gott, wie viel hatte er denn schon? Und er so, Das ist noch sein erster. Und dann, Doc, wir müssen los. Und er so, ja, du hast recht, schüttet den Schnaps ab. Und kippt um. Und kippt sofort um, weil Doc kein Alkohol verträgt. Absolut nicht. Und dann müssen sie erst mal sehen, wie sie ihn wach kriegen, kriegen auch wach. Und dann kommt aber, weil sie es dann eben nicht geschafft haben mit der Zeit, weil Doc eben noch bewusstlos ist, das Duell. Kommt das Duell, weil dem können sie nicht entfliehen. Und da Doc dann schnell gefangen genommen wird und sonst erschossen wird, muss sich Marty stellen. Und er greift auf einen mit dem Trick, den er im zweiten Teil genau, beobachtet von, hat. Das haben wir auch vergessen. Er nennt sich ja die ganze Zeit Clint Eastwood. Genau. Und dann steht er da vor Biff und schmeißt seine Waffe weg und Biff zieht schnell die Pistole und er schießt ihn, wo der Schauspieler auch mit, ich glaube, einem Weltmeister im Schnellziehen noch geübt hatte, damit er möglichst schnell ziehen kann. Ach, krass. Zieht und schießt eben auf Marty und Marty fällt der sofort. Der ein Poncho trägt, muss man auch dazu sagen. Ja, eben auch noch Anlehnung an den Film, logischerweise, an weil es auch gebraucht ist. Clint Eastwood-Film. Genau, kippt um und liegt auf dem Boden und Mad Dog geht eben hin, stupst ihn so in die Seite und lacht. Ja, diese schöne Bewegung. Und plötzlich tritt ihm Marty gegen die Hand, die Pistole fliegt weg und schlägt ihm, glaube ich, noch ein paar Mal ins Gesicht oder was auch immer, schlägt ihn in den Mist und macht sich dann sein Poncho weg. Verpasst am einen, ja genau, die genau mit der Ofenplatte. Er schnallt die sich ja direkt ab. Hat nicht sich eine Ofenplatte um Bauch gebunden und die hat die Kugeln gefangen und damit versetzt er dann direkt Mad Dog, welche, wo er dann wieder im Mist landet. Genau. Dann kriegt der Doc, der versucht er den Doc nüchtern zu kriegen mit einer Mischung aus Schießpulver, Kaffee, heißem Wasser, Chili, irgendwie sowas. Das wird ihm eingeflößt. Man sieht dann, wie er das trinkt. Und dann im nächsten Schnitt siehst du den Saloon von außen, wie Doc dann einfach so, und dann in die Pferdetränke stürzt und dann erstmal so kopfüber drin verschwindet und dann so. Gut. Die sind ist ansatzfähig, sie fahren zum Zug und Clara kapiert irgendwie zwischendrin. Nein, sie hört hinter. Ah, sie hört das Gespräch. Der Typ, der die Geschichte erzählt. Von der Kneipe. Ja. Genau, da war ein Kneipengast und der erzählt halt, ja, dieser Hund mit diesen, dieser Mann hat der so schön von seiner Geliebten erzählt und sowas, dass sie wegfahren ist und ihm nicht geglaubt hat und sowas. Und dann wird sie stutzig und fragt ihm, ja, hatte er so wunderschöne Hundeaugen und so weißes Haar? Und dann sagt er, ja, genau der. Und sie zieht direkt die Notbremse und eilt zu Doc, weil sie ihn finden möchte. Genau, sie eilt nicht nur zu Doc, dass sie ihn finden möchte, sondern sie eilt auch zu dem Zug, den sie gekapert haben. Weil sie davon mitgekriegt hat vorher. Weil sie mitbekommen hat, dass der Zug da irgendwie steht. Auf jeden Fall klettert sie auf den Zug, während sie am Fahren sind und ich glaube, das Ding hat bloß noch einen Tender und die Lok. Ne? Das ist irgendwie... Am Ende hat es dann nur noch die Kohle und die Lok. Genau. Und sie klettert halt auf dem Ding rum. Und so eine Lok ist ja nicht das leiseste, das heißt also, sie ist hinten ganz am Ende vom Tender und brüllt dann nach vorne zum Doc. Der wollte da bleiben, ne? Der Doc wollte wollte auch mit? Nee, die wollten eigentlich alle mit, aber plötzlich ist Clara hinten und deswegen muss er wieder zurück und ihr helfen, damit sie mit vorkommt und hat aber noch das Hoverboard aus Teil 2 und kann deswegen, also geht deswegen hinter, hält sich an der Lok fest und sie kommen mit aufs Hoverboard und dann kommen sie aber nah an die Brücke, also Brücke hin und sehen, okay, wir schaffen es auf keinen Fall mehr, mit den DeLorean zu kommen, deswegen stehen sie zu zweit auf dem Hoverboard und ziehen eine große Kurve und driften weg und Marty fliegt alleine in die Zukunft wieder. Genau, Marty fliegt in die Zukunft, kommt nach 1985 und stellt den DeLorean, der ja immer noch auf den Gleisen ist, er hat nämlich Glück, er kommt dann sozusagen, jetzt die Brücke ist gebaut mittlerweile, er kann von der Brücke runterrollen, steht dann da, steigt aus. Aber er muss ganz schnell aussteigen, weil plötzlich er sieht, oh verdammt, da kommt ein Zug, springt aus dem Auto raus und das zerlegt die Zeitmaschine schon in 1000 Teile, weil der nächste Zug anfährt. Genau, ist zermatscht. Und wie auch in den anderen Teilen sieht man noch, wie das Nummernschild auf einer auf der Achse Ecke rotiert und umfällt. Was ich mich bloß frage ist, wieso ist Jennifer, wo kommt Jennifer her? Die ist noch dort in der Zeit. Ja, aber irgendwie ist doch Jennifer dabei, als der Doc dann ankommt. Also auf jeden Fall Ja, irgendwann. genau, die sind, der, genau, er geht weg, geht dann zu Jennifer Ah, oder okay, sowas, schläft und eine dann Nacht treffen. drüber und Okay. gehen dann mit Jennifer nochmal zurück an die An die Stelle. Stelle, okay. Und dann sind sie da und sehen noch die Brocken vom DeLorean rumliegen und auf einmal gehen die Schranken runter und ding, ding, ding, ding, ding. Und plötzlich kommt dann also eine Zeitmaschinen-Lok angefahren, auf der der Doc steht Clara mit Clara und und Jules Jules und und Verne, Verne. ja. Seine zwei Kinder und auch die Lok kann Und Einstein fliegen. ist auch mit drin. Einstein ist auch drin, also der Hund. Einstein kann auch ist auch dabei und die fliegen dann so ein bisschen in der Zeit rum. Und Marty und Jennifer sind eigentlich jetzt schon ganz happy und wollen dann so in den Sonnenuntergang fahren. Und da kommt Needles und will ihn noch zu einem Rennen überreden. Und wir wissen, ein Rennen, Verkehrsunfall, da Mit sollte man irgendeinem aufpassen. Rolls. Und traust du dich etwa nicht, du feige Sau? Die hat auch im Western einige Probleme bereitet, diese Empfindlichkeit. Und Marty legt den Gang ein, Marty legt macht den sich Gang bereit. ein. Tanzt auf dem Gaspedal rum. Die Ampel wird gelb, die Ampel wird grün und Needles schießt nach vorne. Marty Rückwärts. schießt nach Doch, hinten er oder hat einen bleibt da stehen. Rückwärtsgang Er hat einen eingelegt. Rückwärtsgang eingelegt, schießt nach hinten und sagt, so, ja, also das brauche ich nicht mehr. Und Needles, ich weiß gar nicht, ob er den Unfall baut oder Nee, ob er man knapp sieht aber, er ausweicht. schlängert. Der weicht aus. Das heißt also, Marty hätte auf jeden Fall diesen Unfall gebaut. Das sagt dann Jennifer auch nochmal, damit es der Dümmste kapiert. Da werden wir voll Da werden wir reingekrapscht. voll reingefahren. Und damit ist der Film quasi zu Ende, Ich oder? glaube, das ist dann das Ende, ja. Ich habe heute bei meiner leichten Vorrecherche für die Sendung Ich habe mir auch noch mal gesehen, 20 Seiten ja, durchgelesen. so nicht ganz so viel, aber ich habe gelesen, es gab irgendwo auch Gerüchte um einen Teil 4, aber Ja, in letzter Zeit, also ich habe es vor einem Vierteljahr oder sowas gelesen, dass es Gerüchte zu einem vierten Teil gab, aber dadurch, dass irgendwie die Rechte an verschiedene Leute verteilt sind. Also es ist nicht irgendwie einer hat, also es hat nicht Robert Zemeckis die kompletten Rechte, sondern die sind irgendwie verteilt. Und fast alle von den Leuten sagen halt, nee, ein vierter Teil wird nicht kommen. Deswegen, selbst wenn einer sagt, nee, es wird nicht, wird keiner kommen. macht auch keinen Sinn mehr, muss ich ganz ehrlich Das sagen. ist. Michael J. Fox ist zu krank, zu Was macht alt. denn Sinn in Hollywood? Das ist ja Naja, auf der aber. Suche nach noch mehr Geld. Naja, Und aber der da, nächste Teil. guck mal, das ist jetzt wirklich 90. Also in deinen Augen, in meinen Augen wäre das genauso, nur was dann gemacht wird. Highlander ist für mich auch eine abgeschlossene Geschichte. Ey, Und wenn trotzdem sie noch kamen noch einen. zwei Teile hinterher, oder war es noch mehr? Ich weiß es Ich glaube, nicht. es sind fünf insgesamt. Ja, Was? es gab auch noch eine Serie, ja, und so. Oh, Aber wenn hochwertig. sie einen Film machen wollen, dann werden sie einen machen. Also das ist, wenn Kohle da ist und sie die Ja, Chance haben, dann werden sie es machen. aber man muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir Zurück in die Zukunft nicht ohne Michael J. Fox vorstellen. Star Wars ist genauso. Also die holen ja jetzt die alten Leute nochmal ran, aber das ist auch, du hast neue Leute drin. Ja, also. Oder Aber wie gesagt, der ist wie ist auch es zu mit krass. Star Trek? Sind auch neue Leute. Das hatte aber durch die TV-Serien, die danach kamen mit TNG und sowas, das hat schon ganz gut funktioniert. Und ich meine, die waren auch Ich gut. meine jetzt die Okay, zwei lassen wir neuesten uns Filme. überraschen. Lassen wir uns überraschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was passiert. Das ist ein Franchise, das war vor 20 Jahren aktuell und das ist heute nicht Also mehr. ich halte alles für möglich, muss ich mal ganz ehrlich Also, sagen, weil die weil meisten Leute kennen ja die alten Teile gar nicht mehr. Du könntest das ja einfach praktisch als eins ganz zu eins neu. Remake. Ja. Wie viel Robin Hoods hast du gehabt in der Filmgeschichte oder der sonstige klassische Themen? Ja. Aber es wird ohnehin, also ich überlege die ganze Zeit jetzt schon eben immer mehr, weil das Datum immer näher rückt, also ob am 21. Oktober die viel machen werden. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die ganzen Firmen, die eben ja viel Product Placement hatten, zum Beispiel Pepsi, könnte ich mir vorstellen, dass die irgendwie diese Flaschen rausbringen, die sie im Film zu sehen sind. Oder Also Nike hat ja schon eben, angekündigt, die Schuhe zu machen. genau, Also und Nike, am Hoverboard arbeiten die auch schon. na, ist ja fertig, funktioniert. Naja, aber nur auf dieser Ja, Metallfläche. also letztes Jahr gab es auch noch mal so ein Ding von irgend so einem, ich weiß gar nicht, ob das von College Humor war oder sowas, die dann eben wie Tony heißen Hawk. sie? Mit Tony Hawk, Ja, da genau. hatten sie es ja so gemacht, als wäre es echt. Genau, und dann haben sie ein Fake produziert, wo Und Tony dann Hawk dann kam, auf dem Hoverboard war und genau, da so, kam so, fantastisches Produkt. da kam sogar hier Christopher Lloyd an und ja, ich hab's euch mitgebracht und sowas, macht einen Koffer auf und da ist das Hoverboard und ja, wir haben es endlich geschafft. Und dann zieht Tony Hawk das Board an und oh, ist ein bisschen komisch und fährt dann rum. Und es war halt nur gefaked. Das war gefaked. Aber dann haben ja tatsächlich Wissenschaftler es geschafft, jetzt, ich glaube, mit Supraleitungen und Magnetendings so ein funktionstüchtiges Hoverboard tatsächlich zu herzustellen. Wie gesagt, Nike macht die Schuhe. Was gibt's noch? Was kann man noch machen? Na, wie schon gesagt, das Pepsi. Pepsi, so eine Flasche, die waren ja besonders geformt. Aber man könnte zum Beispiel noch das Kuriosum der 80er Jahre wiederbeleben, den Staubbuster. Ein Staubbuster? Wurde der so... Ja, genau. Wo er den Eimer nachkauft, kriegt er so einen Handstaubsauger da vorgestellt. Ja. Und das ist der Staubbuster gewesen. Jetzt einfach so ein Handstaubsauger. Ach so, ja, okay. Oder daran erinnere ich mich gar nicht. Staubabweisendes Papier, davon reden sie auch. Ja, und irgendwie so, das ist irgendwas ganz Besonderes. Ein Umschlag. Das haben sie nur noch benutzt, bevor es staubabweisendes Papier gab. Ja, das kann sein. Ein Schutzumschlag, genau. Aber jetzt sind wir schon eigentlich ganz gut durch mit den Filmen. Jetzt können wir uns noch mal so ein bisschen im Allgemeinen drüber unterhalten. Genau. Und zwar, wir spielen jetzt 2015. Was haben wir erreicht, was in dem Film tatsächlich dargestellt ist? Also wir haben keine fliegenden Autos, wir haben einen Flachbildschirm, der funktioniert, wobei da haben sie auch, glaube ich, eine ganze Tapete, oder? Ist das nicht ganz? Nee, das ist einmal dieses Fenster, dieses künstliche, was nicht funktioniert ganz. Ja. Aber dann, wo er mit Needles telefoniert, hat er so einen ziemlich großen, also wie es gerade so die Fernseher von der Größe her sind, riesigen Flachbildschirm. Okay, was nicht funktioniert, ist auch diese Holographie-Technik, diese dann mit dem weißen Hai 8. Genau, was auch so lustig ist, ist Jaws. Funktioniert das nicht? Also nicht in dem Maße, wie es da ist, dass du eine Kinowerbung hast, wo dann plötzlich ein Riesenhai auf dich runterkommt und dich aufbessen wird. Die haben bis jetzt so die... Könntest du doch mit dem Laser machen irgendwie. Glaube ich nicht. Vielleicht nicht so... Jetzt gerade bei der bei Holographie sind, was sie zum Beispiel gemacht haben, haben zwei Platten genommen oder eine Platte und die sie ganz, ganz schnell rotieren lassen. Ich glaube, die waren so angeschrägt. Ja. Und dann haben sie aus verschiedenen Blickwinkeln mit einem Beamer drauf gestrahlt. Und dann siehst du, wenn du den Kopf drumherum bewegst, immer von der einen Seite das Bild. Ja. Aber durch die ganz, ganz vielen Beamer bildet sich halt ein 3D-Bild. Okay. Ja, aber ich meine, da kannst du auch so eine VR-Kiste machen, wie jetzt Microsoft vorgestellt hat, mit dieser Holo-Brille, dass du eigentlich nur eine Augmented Reality hast, die mit einer Kinect irgendwie auch eingebaut. Also das ist ja interessant. Die haben eigentlich oben in das Brillengestell eine Kinect eingebaut, dass sie eben den Raum erfassen und können dann eben in dein Sichtfeld einfach was einblenden. Und wenn du deinen Kopf bewegst, hast du halt auch einen holographischen Effekt. Aber du hast eben nichts ohne Hilfsmittel. Also das ist ja im Prinzip das, was da dargestellt ist. Ja, und es ist im Jaws 19 von Max Spielberg. Und das ist sein Sohn gewesen. Genau, sein Sohn heißt ja auch Max. Ja, also Spielbergs, tatsächlich Steven Spielbergs Sohn. Und ja, dann gibt es nicht so scharfe Polizistinnen, muss man ja auch sagen. Die waren ja wirklich alles Models. Die Pizza zum Hydrieren gibt es ja, genau. Die Pizza zum Hydrieren gibt es nicht. Auch das auf dem Kopf. Wobei ich mir vorstellen kann, wenn man es machen wollte, könnte man das wohl machen. Ob die dann auch so im Endeffekt so mini-klein wäre erstmal. Aber das mit dem Hydrieren wird schon irgendwie, denke ich, funktionieren. Ob es dann schmeckt, ist eine andere Frage. Aber irgendwie... Also weil den komplett Wasser zu entziehen ist ja nicht das Problem. Ja. Und aber dann schrumpft dann vermutlich nicht so. Ja. Ja, also die Zukunft ist schon, also wir hängen so ein bisschen der Zukunft hinterher, muss man sagen. Leider. Auch in Teilaspekten. The future is now. Ja, ja. Ja, guck, ein halbes Jahr ist noch, da kann noch viel passieren. Da kann noch viel passieren, vielleicht, genau. Aber guck mal, zum Beispiel jetzt, wo wir vor uns beim Film waren, das wollte ich noch sagen, vielleicht halten sie ja die ganze Zeit irgendeine Kampagne zurück und dann am 21. Oktober kommt dann Now Back to the Future 4 oder irgendwie ein Remake vom 2. oder was auch immer. Also es wäre natürlich, dieses Datum ist das vom, um Werbung zu machen, das allerbeste. Um was alles um dieses... Ja, ich denke mal speziell Pepsi oder sowas, dass die sich... Die hatten ja auch schon mal außerhalb von Back to the Future Reklame mit Michael J. Fox laufen, wo Pepsi, er dann über den Strand Max, läuft. Glaube ich, war das, damals. Weißt du noch? Also bei uns ist die nicht gelaufen, die ist in den USA gelaufen. Ja, ich glaube schon. Irgendwie. Und dass diese da noch was machen für die anderen... Wird sich das nicht so großartig lohnen? Also ich glaube tatsächlich... nicht, dass es dass Back to the Future so eine Wirkung auf die Gesellschaft hatte, dass man da tatsächlich an dem Datum irgendwas machen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist. Und wenn's so ist, dass jeder Zehnte einfach in so einem Aufzug hingibt, in die Schule geht oder zur Arbeit. Also tatsächlich muss ich sagen, so eine Jacke, wo die Ärmel sich flexibel anpassen. Und ja, genau. Das wäre tatsächlich was ich ziemlich cool fände. Hat man eigentlich jemals erklärt, warum das runterhängt auf der einen Seite beim Sohn? Nee, das entweder ist es Style oder ist kaputt. Die Depp rumgelaufen. Ja. Das unterstützt das. Genauso wie die Hosentaschen aus den Hosen raus. Ja, ja, das kriegt man heute so. Ja. Ich dachte zuerst, das wäre Robert Carlyle oder sowas gewesen. Der sah so extrem, der sah Michael J. Fox gar nicht mehr ähnlich. Ich weiß gar nicht. Weil der hatte die Haare komisch und so und sah ganz anders aus und der sah, dann hatte der diese Haare, genau. Und es gibt ja auch diese Theorie, dass in Zurück in die Zukunft 5, also in Zurück in die Zukunft 2, in 2015 alle nur so aussehen, weil sich jetzt in 2015 alle so anziehen, nur wegen dem Film. An dem Tag. Aus Self-fulfilling prophecy. Genau. Ah ja, nun ja. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube schon, dass also irgendwas passieren wird. Es gibt, ich habe vorhin, wie gesagt, beim Surfen so ein bisschen rumgeguckt, es gibt da so eine Back to the Future Fanseite und da stehen wirklich sehr abstruse Titbits und zum Beispiel, wenn ihr das Rathaus von Hill Valley beguckt und vor der ist die Treppe und von der Treppe aus geht ein Weg auf die Rasenfläche, dann steht da ein Springbrunnen, ein kleiner, und von diesem Springbrunnen aus gehen zwei Wege weg. Und wenn man das aus der richtigen Perspektive anguckt, ist das genau die Winkelung vom Fuchskompensator. Also das. Aber das sind dann also Zufall? Coincidence? Ja, aber das sind ja, da gibt's vielleicht Haufen Zeug davon, aber ich denke, können wir gut vorstellen, sag ich mal, so 10% davon ist wirklich so was Lustiges, was der Regisseur nebenbei gemacht hat, weil irgendwie im Spaß kannst du ja da machen. Nur es wird nicht alles wahr also sein. Tatsächlich hatte ich weiß jetzt nicht mehr genau was, irgendein Gerät im ersten Teil, glaube ich, hat eine Typenbezeichnung. Und diese Typenbezeichnung hat Stanley Kubrick sowohl in 2001 als auch in, hat er noch einen Science-Fiction-Film gemacht? Dark Star? Nee, hat er nicht gemacht. Auf jeden Fall, dass diese Typenbezeichnung dauernd vorkommt. Also so diese Insider-Jokes, die sind da schon ziemlich dick. Also was weiß ich zum Beispiel, Goldie Wilson. Ja, der Bürgermeister und Red. Die Putzkraft wird Bürgermeister und der Bürgermeister wird Penner. Das dachten wir auch, aber es ist nicht so, dass das der gleiche Schauspieler wäre. Das mit dem Red ist Michael J. Fox während der Dreharbeiten so spontan eingefallen, also es war keine Absicht. Ich habe das auch gedacht, die tragen auch beide den Namen Red. Red Thomas, genau. Und das Lustige ist, der Biff-Darsteller heißt wie? Thomas F. Wilson, Red Thomas und Goldie Wilson. Ah, okay. Und das kam, also solche Sachen. Ist wirklich bis zu Halskrause voll. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Gewaltlosigkeit von dem irischen Seamus, der dann die Waffe verkaufen will, um sich neue Hüte zu kaufen. Genau, kaufen sich dann 5 Hüte. Und so, ja, irgendwie, du hast doch den niedergelegt, der bringt die bestimmt noch mehr Kohle, kann ich für 10 Hüte verkaufen. Ja. Und so. Und das zieht sich ja durch die ganzen Filme, eben diese ganzen, wo wir jetzt fast gar nicht drauf eingegangen sind, eben diese, was dort irgendwie angefangen wird, und im zweiten wird sich dann drauf bezogen und witzig drüber gemacht, im dritten wird es dann auch immer gemacht, dass eben diese ganzen, durch die Jahre, die Running Gags ja. halt sind. Jetzt, wo du gerade sagst, vom ersten und vom zweiten und vom dritten, das intensivste Erlebnis für Back to the Future hatte ich tatsächlich mit meiner allerersten, glaube ich, langen Kinonacht, wo Thilo, seine damalige Freundin und ich in Frankfurt im Kino waren und haben dann alle drei Dinge in einem Stück weggeguckt. Und das Krasse war, es ging, glaube ich, erst um Mitternacht los oder sowas, ne? Das war furchtbar. Das war ziemlich krass. Dann kamst du im Morgenkraut aus dem Kino raus. Wir sind im hellen Morgenkraut sind wir aus dem Kino raus. Naja, es war schon hell ziemlich. Es war 5 oder so. Ja, es war so. Ne, mit Pausen und so. Dann haben wir uns wirklich diese 4,5 Stunden, obwohl das war ja noch harmlos im Vergleich zu meiner Star Trek langen Filmnacht, wo ich dann 6 Filme irgendwie weggeguckt habe. Aber so war krank. Im Kino habe ich. Ja, stell dir vor, du würdest das nochmal machen, dann müsstest du doppelt so viel schauen. Heutzutage. Ja das wäre schlimm. Dann guckst du noch die ganzen Serien mit und dann. Ja. Aber das war wirklich sehr interessant und vor allen Dingen die Back-to-Back zu sehen. Und da hast du aber leider, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich den zweiten und den dritten gesehen hatte. Ich glaube, ich habe mir das aufgespart und habe die da zum ersten Mal gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war bloß froh, dass die Nora dann gut gefahren ist damals. Ja, das war sehr, sehr schön. Und wie gesagt, Back to the Future hat Thilo und mir über die letzten 20, nein, die letzten 30 Jahre eine sehr reichen Schatz an Zitaten gebracht. Also von wegen, wir sehen uns später, viel später, Ja. ist mit einer der häufigsten gebrauchten oder Air McFly, dein Schuh ist auf, Das, ja, diese oder. drei Filme sind so voller Zitate, das kann man gar nicht glauben. Es sind wenige Filme, die so viele Zitate haben, Das die man weiß ich verwenden nicht. kann. Also wir haben ihn auf jeden Fall oft genug gesehen, um diese Zitate tief in unser. Ja, das kannst du ja immer machen. Die Frage ist nur, spricht Ja, es dich an? Ist es aber da interessant passt's und halt so passt gut, es? weißt Ja. du? Ja, das sind halt Alltagssprüche. Alleine dieses, diese Genauso wie mit Gerät. dem Griff aus dem anderen Film. Ich Ja. habe den Griff doch gar nicht in der Hand, ja. Das ist wahr. Ja, aber das ist was, Und aber Back to the Future ist ja voll von ist so voll. Sachen. Das ist nicht nur einmal, das Ja. ist so oft. Mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. Ja, oder der Knastbruder, der eben schon Hey, Knastbruder Joey, gewöhn dich schon mal an die Gitter. Es ist so großartig. Er schreit immer, wenn wir ihn da rausnehmen. Ja. Ja. Oder, ja, also es ist wunderschöne Filme. Genau. Machen wir noch ein kurzes Resümee. Wer diese Filme noch nicht gesehen hat, der Auf hat was jeden Fall verpasst und nachholen. der soll sie auf jeden Fall nachholen. Am besten in der großen Gruppe. Das macht nämlich, finde ich, noch mehr Spaß, wenn man Aber gemeinsam lachen kann. nicht so eine Gruppe, die ganze Zeit, ja, dann holt ihr nochmal Chips und dann das und das ist immer schlimm. Man muss Ja. sich schon auf den Film konzentrieren können, sonst Das verpasst man die ganzen Running Gags. ja, das ist dann wahr. Also zumindest den ersten Teil sollte man schon mal schauen. Ja, Äh, ja. und Und ähm, dann wenn einem fixt er der sowieso an. gefallen hat, dann wird man sich die anderen zwei auch noch hinterher anschauen. Ja, das denke ich auch. Wobei die natürlich nie so gut werden wie das Original. Ja. Also, den zweiten finde ich persönlich auch noch ziemlich gut, da er eben noch viel mehr auf die Zeitreisen eingeht Ja. und durch die Zeiten spielt dritte meiner Meinung nach flacht ein bisschen ab. Ja. Vor ein paar Jahren habe ich den noch sehr, sehr gut gefunden. Jetzt finde ich ihn ganz okay, aber er ist nicht schlecht. Nein. Man kann sich gut anschauen Ja. mit den Also drei. im Gesamtwerk passt er auch gut rein. Ich bin kein großer Western-Fan per se, von daher hat er mich auch nicht so angesprochen. Und der zweite, da muss ich dir jetzt, wenn ich jetzt gerade nochmal drüber rede und über die Vielschichtigkeit vom zweiten Teil nachdenke, muss ich zugeben, dass ich den unterschätzt habe die letzten Jahre. Aber es ist auch durch dieses, wie gesagt, dieses Düstere, ich bin eher jemand, der das fluffig Leichte mag. Aber Dafür hast du auf ja die bunte Zukunft. die bunte Zukunft, genau. Ja, mit den scharfen Polizistinnen. Ja, und dem Killerboard. Wo er dann das Ach Hoverboard ja, zurückgeben stimmt. will. Und nein, das kannst du behalten. Ich habe jetzt ein Killerboard. Das stimmt, er hat nämlich, weil er dann von den Bösewichten sozusagen eins abgegriffen. Ja, Das kleine Mädel. das kleine Mädel, Genau. das Schwarz mit den Zacken Und Düsen. und Düsen. Ja, Wir müssen zu einem Ende kommen. wir kommen zu einem Ende. Ja. Also guckt euch die Filme an. Sag ich auch. Was? Sage ich auch. Ja. Schaut sie euch an. Sehr sehenswert. Wenn ihr den ersten das Ende gesehen habt, wollt ihr sowieso den zweiten schauen. Und schade, dass Michael J. Fox danach nicht mehr so viel gemacht hat. Oh, der hat schon noch einiges gemacht. Dr. Hollywood. Dr. Hollywood, Den fand ich aber nicht so schlecht. Frighteners. Den habe ich gern geschaut. Was? Aber Ähm, Doc Hollywood war sogar noch besser. Chaos City, wo hat er noch Spin mitgespielt? City. Gastauftritte Bei Scrubs hat bei er Scrubs, viel aber das ist mitgespielt, ja, aber das ist ja genau. eigentlich schon aus seiner Phase, wo er dann nicht mehr Da war er schon schauspielen kann. erkrankt, ja. Nee, ich meine, ich würde jetzt hier auf die Nee, IMDb das. gehen, aber da bricht mir eventuell meine Aufnahme ab, deswegen lasse ich das. Wir sind sowieso am Ende. Wir dürfen jetzt nicht mehr abschweifen. Genau. Also, guckt euch an. Gucken! Ich war der Adam. Ich bin der Ecki. Nein, ich bin immer noch der Ecki. Und ich bin der Tilo. Und tschüss. Ciao.